Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung. Deutsche Geschichte. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Der Nationalsozialismus. Der Weg in die Diktatur. Die Nationalsozialisten hatten bei ihrem Machterhalt 1933 zwar keineswegs die Mehrheit der deutschen Wähler hinter sich, aber sie wussten durch Propaganda und durch eine raffinierte Herrschaftstechnik, die Lockung und Zwang höchst wirkungsvoll verband, sowohl Gegner als auch Oppositionelle auszuschalten. Das waren Sozialdemokraten, Kommunisten, Liberale und andere Demokraten, aber auch ihre anfänglichen Verbündeten und Teilhaber an der Macht, die Konservativen. Die Mehrheit des Volkes konnten die Nationalsozialisten rasch für ihre Ziele begeistern. Die Erfolge in der Außenpolitik, die Scheinerfolge in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und der innere Frieden in einer Volksgemeinschaft, der bis über den Beginn des Zweiten Weltkrieges hinaus im Deutschen Reich zu herrschen schien, bestätigten die Nationalsozialisten und festigten ihre Herrschaft. Dass die Gegner des Regimes in Konzentrationslagern und Gefängnissen verschwanden oder auswandern mussten, berührte viele Menschen, die der NS-Herrschaft insgesamt oder teilweise zustimmten, wenig. Sie hatten ja nichts mit ihnen zu tun und kannten sie nicht. Entscheidend für den Erfolg und die Stabilisierung der Regierung Hitler war auch, dass die bürgerlichen Parteien, die Mehrheit der Sozialdemokraten und der Gewerkschafter, sich überrumpeln ließen und der Auflösung und dem Verbot ihrer Organisation im Sommer 1933 keinen Widerstand entgegensetzten. Obwohl prominente Vertreter der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und des politischen Katholizismus, organisiert im Zentrum und in der Bayerischen Volkspartei, in Gefängnissen und in Konzentrationslagern inhaftiert wurden, verhielt sich die Mehrheit der Mitglieder dieser Parteien abwartend und passiv. Der Rückzug ins Private oder in die innere Immigration, eine Haltung der Nichtbeteiligung, stiller Abwehr und Verweigerung, erschien auch vielen Regimekritikern als einziger Ausweg. Angesichts des Denunziantentums und der Möglichkeit zum Terror, die der Staat schließlich in Händen hatte, konnte man dem Einzelnen auch kaum einen Vorwurf machen. Viele gaben sich außerdem der falschen Hoffnung hin, die NS-Herrschaft könne nicht lange dauern, wegen der Unfähigkeit ihrer Funktionäre, wegen der überspannten außen- und militärpolitischen Ziele, wegen des Auslands, das die Provokationen und die Exzesse der Nationalsozialisten nicht endlos hinnehmen werde. Als diese Illusion sich als trügerisch erwies, hatten die Nationalsozialisten längst alle öffentlichen Einrichtungen nach ihrem Willen umgebaut oder beseitigt, den Rechtsstaat zerstört, einen Herrschaftsapparat aufgebaut, der als Staat im Staate funktionierte, mit eigenen Ausführungsorganen wie der Schutzstaffel, SS, der geheimen Staatspolizei, Gestapo, dem System der Konzentrationslager, womit sie ihre Gegner einschüchtern, einsperren und vernichten konnten. Wichtiger noch als der Zwang waren aber die Lockungen der Nationalsozialisten. Sie verkündeten das Ende von Standes- und Klassenunterschieden, die Arbeiter der Faust sollten sich gemeinsam und gleichberechtigt mit den Arbeitern der Stirn in der neuen Volksgemeinschaft finden. Aufmärsche und Kundgebungen hielten den nationalsozialistischen Jubel am Leben, Organisationen wurden gegründet wie Kraft durch Freude, die den Arbeitern bisher unbekannte Freizeiterlebnisse bescherten. Das bestätigte die Begeisterung über die nationale Revolution und stärkte die Hoffnungen auf eine glänzende Zukunft. Am stärksten wirkte der Rückgang der Arbeitslosigkeit zugunsten des NS-Regimes. Die wirtschaftliche Erholung wurde als Verdienst Hitlers angesehen. Sinnbild für den Aufschwung waren die Autobahnen. Tatsächlich war es der Beginn der Aufrüstung, der Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum brachte. Und es war nicht, wie die Propaganda den Deutschen verkündete, eine menschenfreundliche Sozialpolitik, sondern Hitlers Wille zum Krieg, der die Entwicklung bestimmte. Die nationalsozialistische Ideologie. Im 20. Jahrhundert gab es in allen europäischen Ländern faschistische Bewegungen. Der Nationalsozialismus als totalitäre Diktatur, dem ein antidemokratisches, antimarxistisches und antisemitisches Weltbild zugrunde lag, stellte die radikalste Erscheinungsform des Faschismus dar. Neben dem streng durchgesetzten Führerprinzip, das Hitler jeglicher Kontrolle oder Einschränkung entzog, stabilisierte das Einparteiensystem seine Macht und verhinderte eine politische Änderung des eingeschlagenen Kurses oder eine Opposition. Die Aufhebung der Gewaltenteilung und die weitreichenden Kompetenzen von Polizei und Geheimdiensten schufen einen Staat, in dem es keine Menschenrechte wie Meinungsfreiheit und keine Rechtssicherheit mehr gab. Ein enormer staatlicher Propagandaapparat löste die freie Presse ab und sorgte gemeinsam mit Masseninszenierungen für eine Verbreitung und Festigung der vorgegebenen Argumente und damit eine Sicherung der Herrschaft. Da der Nationalsozialismus eine Bewegung verschiedener völkischer, rassistischer und revisionistischer Gruppen war, gab es zunächst keine konsistente Ideologie. Das im Februar 1920 verkündete Parteiprogramm der NSDAP gibt jedoch Einblick in die nationalsozialistische Gesinnung. Unter 25 wichtigen Punkten steht die Forderung nach dem Vorbehalt von Staatsbürgerschaft und Staatsämtern für Volksgenossen, die nach rassischen Kriterien definiert wurden. Dieser sozialdarwinistische Determinismus, der bestimmte Rassen aufgrund von genetischen Argumenten zu Menschen zweiter Klasse herabstufte und auf der Basis des Prinzips des Stärkeren ihre Ausgrenzung bis hin zur Vernichtung forderte, stellte ein Hauptmerkmal der Ideologie dar. Er setzte auch die rechtsstaatliche Ordnung, die den Schutz für das Leben eines jeden Menschen gewährleisten sollte, außer Kraft. Der Idealtyp des Menschen, wie ihn das nationalsozialistische Regime verstand, war nicht als Einzelner, sondern nur als Teil eines großen Ganzen wichtig und hatte so zu funktionieren, wie er es gelernt hatte. Die Forderung nach einem Großdeutschland, dessen Volkstumsgrenzen mit den Reichsgrenzen übereinstimmen sollten, ein Einwanderungsverbot und ein Zwangsausweisungsgebot für alle ab 1914 Eingewanderten waren ebenso wie die Schaffung deutschen Lebensraums durch Kolonien Bestandteil des aggressiven Programms. Politisch stellte der Kommunismus das größte Feindbild dar. Insbesondere die Idee der Vergesellschaftung von Wirtschaftsgütern und Produktionsmitteln wurde strikt abgelehnt. Die Nationalsozialisten zerschlugen die organisierte Arbeiterschaft, Gewerkschaften und Linksparteien, da die rassische Volksgemeinschaft keine politischen Gruppen oder Ziele neben sich duldete. Kommunistische Gruppen galten innenpolitisch als größte Gefahr des Volkswohles, außenpolitisch war dies der Bolschewismus. Kreativität, Individualismus und kritische Auseinandersetzung mit dem Staat waren unerwünscht und gefährlich. Eine klare Gesellschaftsordnung gab vor, welche Rolle der Einzelne zu übernehmen hatte. Frauen sollten Kinder bekommen, diese zu starken deutschen Menschen erziehen und den Haushalt besorgen. Männer hatten als Soldaten und Arbeiter dem Land zu dienen. Bereits ab dem 10. Lebensjahr begann die ideologische Erziehung und Ausrichtung der Kinder im deutschen Jungvolk. Bemerkenswertes. Was bedeutet Nationalsozialismus? Mit dem widersprüchlichen Propagandabegriff Nationalsozialismus, der aus der 1919 gegründeten Deutschen Arbeiterpartei, DAP, dem Vorläufer der NSDAP stammte, versuchte Hitler einen völkisch-rassistischen Nationalismus mit einzelnen dem Sozialismus entlehnten antikapitalistischen Ideen zu verbinden. Dabei definierte er den Nationalismus als Hingabe des Einzelnen für das Volk und mit Sozialismus die Verantwortung der Volksgemeinschaft für den Einzelnen. Der Begriff sollte den Unterschied zum italienischen Faschismus darstellen und unter Abgrenzung von Linken und Konservativen eine Alternative für Arbeiter, Soldaten und Mittelschicht bieten. Die Machtergreifung. Hitler wird Reichskanzler. Am 30. Januar 1933 ernannte der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg nach langem Zögern Adolf Hitler zum Reichskanzler. Von einer Ergreifung der Macht konnte nicht die Rede sein. Hindenburg hatte sich von seinem Beraterkreis, Hindenburg-Camarilla, einreden lassen, die Konservativen hätten Hitler in der Zange und würden ihn zu ihrem Handlanger machen, ihn zähmen. Deshalb überwand der alte Feldmarschall seine tiefe Abneigung gegen den böhmischen Gefreiten Hitler und ernannte ihn, da es an anderen Kandidaten fehlte, zum Kanzler. Tatsächlich schien Hitler von den konservativen Eliten eingerahmt zu sein. Innenminister Wilhelm Frick war der einzige Fachminister, der von der NSDAP gestellt wurde. Alle anderen wichtigen Ministerien besetzten parteilose Konservative: Außen-, Finanz-, Justiz- und Reichswehrministerium. Vizekanzler und Reichskommissar für Preußen wurde Franz von Papen. Den Wirtschaftsminister stellte die DNVP. Sie brauchten Hitler, um zu regieren. Denn während sie selbst die letzten beiden Regierungen gestellt hatten, kläglich gescheitert waren und keinen Rückhalt im Volk besaßen, vereinte Hitler eine Massenbewegung hinter sich, die man für die eigenen Ziele ausnutzen wollte. Hitlers radikale Parolen und seine Parteiarmee SA versprachen darüber hinaus, wirksame Mittel im Kampf gegen die Kommunisten zu sein. Hitler dagegen brauchte auch die Konservativen. Ohne das Bündnis mit ihnen hätte Hindenburg ihn niemals zum Kanzler ernannt. Sie gaben ihm den Anstrich des Staatsmannes und konnten durch gute Beziehungen, vor allem zur wirtschaftlichen Elite Deutschlands, Türen öffnen, die einem Politraudi wie ihm verschlossen geblieben wären. Deshalb akzeptierte Hitler auch ihre Übermacht im Kabinett. Während die Konservativen in maßloser Überschätzung ihrer Fähigkeiten glaubten, nach 2 Monaten könne man Hitler und die NSDAP abservieren, begann in Berlin ein Schauspiel, das klarmachen sollte, am 30. Januar 1933 sei eine neue Zeit angebrochen. Ein Fackelzug aus vielen tausend SA-Männern zog am Abend durch das Brandenburger Tor. Dieser Propagandacoup verfehlte seine Wirkung nicht. Er demonstrierte, dass Hitler anders als die konservativen Kabinettsmitglieder genau wusste, was er wollte. Es gelang ihm, einen nach dem anderen politisch auszuschalten und ihre gemeinsamen Bestrebungen zu hintertreiben. Nicht sie hatten Hitler zu ihrem Werkzeug gemacht, sondern umgekehrt. Hitlers Stern, das zeigen die Wahlergebnisse vom November 1932, war bereits im Sinken begriffen, als ihn die Konservativen am 30. Januar 1933 an die Schalthebel der Macht hieften. Sowohl für Hitler wie auch für die Konservativen war das gemeinsame Bündnis die letzte Möglichkeit zu regieren, ohne einen Bürgerkrieg zu provozieren. Hitler verstand es dank effektiver Propaganda, sämtliche Erfolge für sich zu verbuchen. Natürlich war nicht er es gewesen, der die Massenarbeitslosigkeit beseitigte. Dafür hatten die Maßnahmen der Regierung Brüning gesorgt, doch die zeigten ihre Wirkung erst in seiner Regierungszeit. Hitler hatte daneben das Glück, dass Brüning ein Ende der deutschen Reparationszahlungen erreicht hatte. Dadurch profitierte er von einem europaweiten Wirtschaftsaufschwung und ließ unablässig verbreiten, er sei es gewesen, der die Wirtschaft wieder in Gang gebracht habe. Daneben legalisierte das Innenministerium den Terror, der die NS-Gegner ausschaltete. Und schließlich kamen die Opportunisten. Hitler verkündete die neue Zeit und niemand wollte zu spät kommen, um selbst Profit daraus zu schlagen. Politiker verließen ihre Partei zugunsten der NSDAP, Ärzte, Lehrer, Architekten und Kaufleute strömten in Massen dem Führer entgegen. Kaufhäuser boten plötzlich SA-Kleidung an, Verlage brachten Hitler-Bildbände heraus und Musikstudios legten Schallplatten mit Kampfliedern der NSDAP auf. Bemerkenswertes: Hitlers Wähler 1932. Die NSDAP sprach, grob gesagt, junge Männer und die evangelische Land- und Kleinstadtbevölkerung an, während ihr Großstädte, katholische Regionen, Frauen und die Arbeiterbewegung kaum zusprachen. Die NSDAP wurde eher aus Angst vor sozialem Abstieg als aus tatsächlicher Not gewählt. Sie mobilisierte viele Menschen, die vormals nicht oder nur wenig politisch organisiert waren, Bauern, Landvolk, Erstwähler. Nur bei einer Wahl, März 1933, stimmten mehr Frauen als Männer für Hitler. Nach der Ernennung: zwischen Täuschung und frühem Staatsterror. Die neue Reichsregierung mit ihrem Reichskanzler Adolf Hitler stieß unter Zeitgenossen auf die unterschiedlichsten Reaktionen. Hitler war noch kein allmächtiger Diktator und nicht wenigen war die neue Regierungsmannschaft vollkommen gleichgültig. Die meisten glaubten an ihr schnelles Ende, da sich die vollmundigen Versprechen der Nationalsozialisten wohl kaum verwirklichen ließen. Dieses Desinteresse galt natürlich nicht für die Nationalsozialisten sowie deren aktive Gegner. Seit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler befanden sich seine Anhänger im Siegestaumel. Die Arbeiterparteien sahen dagegen in Hitler nicht viel mehr als eine gröhlende Marionette, deren Fäden von Fabrikbesitzern gelenkt wurden. Mit dieser Beurteilung Hitlers waren die Gemeinsamkeiten von Kommunisten und Sozialdemokraten aber auch schon aufgebraucht. Das Ausmaß der Skrupellosigkeit Hitlers wurde allenthalben unterschätzt. Bereits am 1. Februar 1933 löste der Reichspräsident Hindenburg, dem Willen des neuen Reichskanzlers folgend, den Reichstag auf und es wurden Neuwahlen für den 5. März 1933 festgesetzt. Der Wahlkampf bot den Nationalsozialisten Gelegenheit, die scheinbare nationale Revolution zu beschwören sowie nationale Gefühle und soziale Ängste zu bedienen. Hitler, der die absolute Mehrheit der Stimmen für die NSDAP holen wollte, gab sich staatsmännisch und biederte sich beim Wahlvolk an, indem er sich betont gottesfürchtig gab. In seiner Antrittsrede sprach er gar von einer Beschränkung der Rüstungsindustrie. Dieses behutsame, beinahe friedliebende Auftreten Hitlers wollte nicht in das Bild einzelner SA-Schlägerhorden passen, die nach dem Regierungswechsel politische Gegner und Juden mit Ausschreitungen in Angst und Schrecken versetzten. Dass es sich bei diesen Übergriffen nicht um eine Übergangserscheinung handeln würde, war spätestens augenfällig geworden, als am 22. Februar 1933 Göring in seiner Funktion als kommissarischer preußischer Innenminister 50.000 Mann fast ausschließlich aus den Reihen der SA und der SS zu Hilfspolizisten ernannte. 5 Tage zuvor hatte der sich in der Öffentlichkeit jovial gebende Göring den berüchtigten Schießerlass herausgegeben. Aus dem Straßenterror der SA wurde Staatsterror der NSDAP, erst in Preußen und bald im ganzen Reich. Willkürliche Verhaftungen gegen missliebige Politiker, Gewerkschaftsleute und so weiter waren jetzt durch die Polizeibehörden gedeckt. Nun wurde auch der Antisemitismus immer mehr zur Staatsdoktrin. Die deutschen jüdischen Glaubens verhielten sich trotz aller Skepsis und Abscheu gegenüber den Nationalsozialisten loyal zur neuen Regierung. Nur eine Minderheit von ihnen konnte sich vorstellen, dass aus der Judenfeindschaft des Demagogen Hitler einmal eine Judenverfolgung werden sollte. Man beruhigte sich damit, dass für den Fall von Pogromen der Reichspräsident von Hindenburg schon ein Machtwort sprechen würde. So wurden die Übergriffe, denen sich nach der Machtergreifung jüdische Bürger mancherorts ausgesetzt sahen, auch von jüdischer Seite als von einigen SA-Rabauken verübte Einzelfälle beurteilt. Dazu erinnerte man sich an die Vaterlandsliebe der zahlreichen jüdischen Soldaten im deutschen Waffenrock des Ersten Weltkrieges. Wie konnte eine Regierung, die eine neue Pflege des Deutschtums und nationale Erhebung propagierte, diesen Patrioten ernsthaft Böses wollen? Schließlich gab es auch diejenigen, die Deutschland schweren Herzens verließen. In den ersten Wochen und Monaten nach der nationalsozialistischen Machtübernahme waren es politische Gegner der Nationalsozialisten, aber auch Künstler, Literaten und Wissenschaftler, die aus Angst vor Repressionen dem Dritten Reich frühzeitig den Rücken kehrten. Bemerkenswertes: Zum Kirchenbesuch zwangsverpflichtet. Die kirchenfeindlichen Äußerungen der Nationalsozialisten vor 1933 waren eine schwere Hypothek für die neue Reichsregierung, die sich in den ersten Wochen als konservativ verlässliche Regierungsmannschaft darstellen wollte. So fand Hitler bei seiner Regierungserklärung so freundliche Worte für das Christentum wie nie zuvor und danach. Doch damit ließen es die Nationalsozialisten bei ihrem Werbefeldzug nicht bewenden. Die Parteiorganisationen wurden geschlossen zum Gottesdienst einbestellt. So sah man in den ersten Wochen in vielen Kirchen braune Uniformen, Reitstiefel und Hakenkreuzabzeichen häufiger als zivile Kleidung. Der Reichstagsbrand und seine Folgen. Einen Tag nach seiner Ernennung zum Reichskanzler setzte Hitler beim Reichspräsidenten Hindenburg die sofortige Auflösung des Reichstages durch. Als Termin für die Neuwahlen ließ er den 5. März 1933 festlegen. Die folgenden 5 Wochen des Wahlkampfes waren geprägt durch die Einschränkung der Presse- und Versammlungsfreiheit, SA-Terror gegen Veranstaltung anderer Parteien und willkürliche Verhaftungen politischer Gegner. In dieser aufgeladenen Situation wirkte ein zufälliges Ereignis verhängnisvoll. Am Abend des 27. Februar brannte der Reichstag in Berlin. Im noch brennenden Gebäude verhaftete die Polizei den Holländer Marinus van der Lubbe. Trotz dieser Tatsache und seines Geständnisses glaubten viele nicht an die Tat eines Einzelnen. Während für die Nationalsozialisten feststand, dass es sich um einen kommunistischen Terrorakt handelte, glaubten ihre Gegner an ein geplantes Werk der NS-Führung. Wichtiger als die Frage nach der Täterschaft sind die Folgen des Reichstagsbrandes. Die Nationalsozialisten erkannten sehr schnell seinen Nutzen für die Stabilisierung ihrer Macht, bot er ihnen doch den willkommenen Anlass für ein radikaleres Vorgehen gegenüber ihren Gegnern, vor allem gegen Kommunisten und Sozialdemokraten. Hitler drohte unmissverständlich: Es gibt kein Erbarmen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird. Auch gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner gibt es jetzt keine Schonung mehr. Innerhalb weniger Stunden wurden die führenden Kommunisten verhaftet, die kommunistische und die sozialdemokratische Presse verboten. Noch in der Nacht zum 28. Februar bereiteten Mitarbeiter des Innenministeriums den zivilen Ausnahmezustand vor. In der Kabinettssitzung am folgenden Vormittag legte der Reichsinnenminister Wilhelm Frick den Entwurf für die Verordnung vor, die am selben Tag vom Reichspräsidenten Hindenburg unterschrieben und als Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, Reichstagsbrandverordnung, verkündet wurde. Zur angeblichen Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte hob sie die Grundrechte der Weimarer Verfassung von 1919 wie freie Meinungsäußerung, Presse- und Versammlungsfreiheit auf. Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit und der Wohnung setzte sie außer Kraft. Sie verschärfte auch die geltenden Strafbestimmungen, indem Hochverrat und Brandstiftung nun mit dem Tod bestraft werden konnten. Bei dieser Verordnung handelte es sich nicht um ein Instrument zur Ahndung strafbarer Handlungen, sondern zur willkürlichen Verfolgung und Inhaftierung unerwünschter Personen außerhalb der Justiz. Denn ohne Beweise, Anklage und rechtlichen Beistand konnte jetzt jede Person festgehalten werden. Die Reichstagsbrandverordnung bildete die Grundlage für die Errichtung der frühen Konzentrationslager. Sie leitete auch auf einem anderen Feld den Abbau des Rechtsstaates ein. Der Paragraph 2 der Verordnung erlaubte es dem Reichsinnenminister, in die Angelegenheiten der Länder einzugreifen, wenn diese die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen nicht treffen würden. Die Gleichschaltung der Länder, die noch nicht unter der Kontrolle der Nationalsozialisten standen, rückte damit in greifbare Nähe. Die Verordnung vom 28. Februar blieb bis zum Ende des NS-Staates gültig und begründete damit den dauerhaften Ausnahmezustand. Bemerkenswertes: Der Reichstagsbrandprozess. Am 21. September 1933 begann vor dem Reichsgericht in Leipzig der Prozess zum Reichstagsbrand. Angeklagt waren Marinus van der Lubbe und 4 weitere Kommunisten, darunter Georgi Dimitrov. Am 23. Dezember verurteilte das Gericht van der Lubbe wegen Brandstiftung zum Tode. Das Urteil wurde am 10. Januar 1934 in Leipzig vollstreckt. Das widersprach dem Rechtsprinzip keine Strafe ohne Gesetz, denn zum Zeitpunkt der Tat stand auf Brandstiftung nur eine befristete Zuchthausstrafe. Die Mittäterschaft der vier weiteren Angeklagten konnte das Gericht nicht nachweisen. Terror gegen Andersdenkende. Die frühen Konzentrationslager. Wer kein Blut sehen kann, sollte besser nach Hause gehen. Wir haben hier keine Verwendung für ihn. Mit diesen Worten begrüßte der SS-Oberführer Erasmus Freiherr von Malsen-Ponickau am 10. April 1933 die vor ihm angetretenen SS-Männer. Diese hatten gerade das seit März 1933 bestehende Konzentrationslager Dachau bei München von der Schutzpolizei übernommen. Weiter erklärte Malsen-Ponickau: Je mehr wir von diesen Schweinehunden niederknallen, desto weniger brauchen wir zu füttern. Das waren keine leeren Worte. Zwei Tage später mussten vier Häftlinge nach dem Abendappell vortreten. Sie wurden dann durch das Lagertor geführt und ermordet. Auf der Flucht erschossen, hieß das in der Sprache der SS. So wie in Dachau entstanden im Frühjahr 1933 an zahlreichen weiteren Orten des Deutschen Reiches Konzentrationslager zur Vollstreckung der Schutzhaft. Die Grundlage bildete die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933, die die Verfolgung der politischen Gegner außerhalb der Justiz ermöglichte. Die im März einsetzende Verhaftungswelle richtete sich zunächst gegen Kommunisten. Im Sommer und Herbst 1933 weitete sich die Verfolgung auch auf Sozialdemokraten, Demokraten, Funktionäre des Zentrums oder der Bayerischen Volkspartei, gegen Deutschnationale, Journalisten, Schriftsteller und Rechtsanwälte aus. Bis Mitte 1934 errichteten SA, SS oder Polizei sowie regionale nationalsozialistische Machtträger mindestens 80 Lager, 30 Schutzhaftabteilungen in Strafanstalten und 60 Haft- und Folterstätten. Sie entstanden an Orten wie Burgen, Schlössern, stillgelegten Zuchthäusern, Fabriken und Sportheimen, konnten sich aber auch in einem Stall, auf einem Schiff oder in einem Kinderheim befinden. Im Zeitraum von Februar bis April 1933 waren mehr als 45.000 Personen inhaftiert. Im Juli noch mehr als 26.000. Bei den Gefangenen handelte es sich zum größten Teil um Männer. Es existierten aber auch KZ für Frauen oder besondere Abteilungen in den Männerlagern, in die bekannte Gegnerinnen des Regimes, Zeuginnen Jehovas oder Frauen anstelle ihrer geflüchteten Ehemänner bzw. männlichen Familienangehörigen eingesperrt wurden. Nach Ankunft im Lager wurde den Häftlingen der Kopf geschoren und eine Nummer an die Kleidung genäht. Mit diesem Aufnahmeritual sollten sie erniedrigt und ihrer Persönlichkeit beraubt werden. Die Haft war von Appellen, unzureichender und minderwertiger Ernährung sowie mangelnder Hygiene geprägt. Hinzu kamen ständiges Exerzieren und willkürliche Störungen der Nachtruhe, an die sich nicht selten Misshandlungen durch die Wachleute anschlossen. Darüber hinaus wurden die Häftlinge als kostenlose Arbeitskräfte beim Ausbau des Lagers, bei öffentlichen Arbeiten für den Staat oder die Gemeinden, wie Straßenreparaturen, Wasserregulierungen, Kanalisations-, Erd- und landwirtschaftliche Arbeiten oder in Steinbrüchen eingesetzt. Im Unterschied zu den späteren Konzentrationslagern wurden Häftlinge aus den frühen Lagern entlassen. Sie mussten eine Erklärung unterschreiben, dass sie sich regelmäßig bei der Polizei melden und sich jeglicher politischer Tätigkeit enthalten würden. Vor der Entlassung drohten ihnen die Kommandanten: Wer etwas über bestimmte Lagerereignisse erzählt, kommt sofort wieder ins Lager und verlässt es zum zweiten Male nicht mehr lebend. Bis 1934 lösten die Nationalsozialisten die meisten Lager wieder auf. Neben Dachau existierten zum Beispiel noch die Lager Lichtenburg, Columbiahaus in Berlin-Tempelhof und Sachsenburg. Die Zahl der Häftlinge ging bis Mai 1934 auf ca. 10.000 zurück. Ein Jahr später hatte sie den Tiefststand von 4.000 Häftlingen erreicht. Nach der Entmachtung der SA im Sommer 1934 übernahm die SS die Kontrolle über alle noch bestehenden KZ. Was folgte, war ihre einheitliche und zentrale Ausrichtung nach dem Modell Dachau unter der Führung Theodor Eickes. Die frühen Konzentrationslager waren das wichtigste Instrument für die Etablierung und Sicherung der Herrschaft der Nationalsozialisten. Bemerkenswertes: Berichte über frühe Konzentrationslager. Die Existenz der Lager und die dort herrschenden Zustände waren kein Geheimnis. Der Völkische Beobachter, die Parteizeitung, berichtete zum Beispiel über die Errichtung Dachaus. Geflohene Häftlinge wie der Kommunist Hans Beimler berichteten im Ausland über ihre Erlebnisse. Der Tag von Potsdam. Am 21. März 1933 wurde der neue Reichstag in Potsdam eröffnet. Das Parlamentsgebäude in Berlin stand nach dem Reichstagsbrand vom 28. Februar 1933 nicht zur Verfügung. Potsdam als traditioneller Ort preußischer Geschichte schien den Nationalsozialisten als Ausweichmöglichkeit für die Eröffnung des neuen Reichstages hervorragend geeignet. Hier konnte man das Alte mit dem Neuen demonstrativ verbinden, Preußen und den Nationalsozialismus. Auch das Datum war kein Zufall. Man wählte diesen Tag bewusst aus, da am 21. März 1871 Bismarck, der eiserne Kanzler, den ersten deutschen Reichstag eröffnet hatte. In dieser Tradition sahen die Nationalsozialisten ihre Machtübernahme. Gleichzeitig sahen sie mit dem symbolhaften Ort und Datum ihre Chance, die Konservativen auf ihre Seite zu ziehen. Nichts war dem Zufall überlassen, als man die Garnisonskirche in Potsdam auswählte. Denn hier lag Friedrich der Große begraben. Dadurch sollte eine Brücke zwischen dem alten Deutschland mit seinen alten Eliten und dem neuen Deutschland der Nationalsozialisten geschlagen werden. Die Feierlichkeiten verfehlten die gewünschte Wirkung nicht. Bei vielen weckte die Annäherung Hitlers und Hindenburgs sogar die Hoffnung, es könne wieder eine Monarchie entstehen. Joseph Goebbels, der am 13. März 1933 zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt worden war, inszenierte die Eröffnung des neu gewählten Reichstages meisterhaft. Mit einem Festgottesdienst wurde der Tag eröffnet. Auch die Kirche sollte an der Versöhnung zwischen dem alten und neuen Deutschland teilhaben. Die Häuser waren mit schwarz-weiß-roten Fahnen für das alte Preußen und mit Hakenkreuzfahnen für die Nationalsozialisten geschmückt. Neben Reichspräsident Hindenburg, Vizekanzler Papen und Reichsinnenminister Frick waren auch viele SA-Führer und Reichswehroffiziere anwesend. Außerdem hatte man Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg eingeladen. Nicht erwünscht waren dagegen die Kommunisten. Viele waren, so erklärte Frick zynisch, durch dringende und nützliche Arbeiten in den Konzentrationslagern am Erscheinen gehindert worden. Hindenburg hatte für diesen Tag seine preußische Generalfeldmarschalluniform angezogen, während Hitler im bürgerlichen Frack auftrat und Bescheidenheit und Demut vor dem Reichspräsidenten demonstrierte. Die Symbolkraft des Festaktes hatte ihren Höhepunkt in einer Geste: dem Handschlag Hitlers und Hindenburgs. Ein Bild, welches von den Nationalsozialisten propagandistisch meisterhaft benutzt wurde. Auf Postkarten und Plakaten wurde es im In- und Ausland verbreitet. Die Szene in der Garnisonskirche war mit Orgelmusik untermalt. In einer kurzen Rede appellierte Hindenburg an das Volk, Hitler und die neue Regierung zu unterstützen und sprach dem Reichskanzler sein Vertrauen aus. Hitler forderte in seiner Rede das deutsche Volk zu Mut und Beharrlichkeit auf. Nicht nur in Deutschland überzeugte Hitler mit dieser Inszenierung, auch im Ausland schien man die Bedenken abzulegen. Der theatralischen Inszenierung in Potsdam folgte die konstituierende Sitzung des neu gewählten Reichstags. Die Abgeordneten versammelten sich in Berlin in der Krolloper gegenüber dem ausgebrannten Reichstagsgebäude. Auch dieser Ort hatte symbolische Bedeutung, denn das Parlament, das nur noch ganz selten im Opernhaus zusammentrat, hatte bald keine andere Funktion mehr als die, dem Führer zuzujubeln, die Nationalhymne und das Horst-Wessel-Lied zu singen. Bemerkenswertes: Landesweite Übertragung. Die Potsdamer Rührkomödie, so nannte der Historiker Friedrich Meinecke die Inszenierung am 21. März, wurde per Rundfunk im gesamten Deutschland übertragen. Der Rundfunk war neben der Zeitung das wichtigste Medium für die Propaganda- und Werbestrategie des promovierten Germanisten Goebbels, der vergeblich Schriftsteller werden wollte, ehe er in der NSDAP Karriere machte. Das Ermächtigungsgesetz. Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. Mit diesen Worten verweigerte Otto Wels, Parteivorsitzender der SPD, am 23. März 1933 die Zustimmung der Sozialdemokraten zum Ermächtigungsgesetz und damit auch zum nationalsozialistischen Regime. Seine Rede hielt Wels vor den Augen der SA-Truppen, die in der Krolloper zur Abschreckung und Einschüchterung der Abgeordneten eine drohende Kulisse bildeten. Otto Wels war der einzige Parteivorsitzende, der den Mut aufbrachte, offen Ablehnung gegenüber Hitler und seiner Politik zu äußern. Alle 94 versammelten SPD-Mitglieder, die nicht verhaftet oder geflohen waren, stimmten deshalb gegen dieses Gesetz. Um das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, wie das Ermächtigungsgesetz offiziell hieß, aber durchzusetzen, war eine Zweidrittelmehrheit nötig. Dies war durch den Artikel 76 der Weimarer Reichsverfassung vorgeschrieben. Die Stimmen der NSDAP-Abgeordneten und der mit ihnen verbündeten Deutschnationalen Volkspartei reichten hierfür aber nicht aus. Hitler war deshalb auf die Zustimmung der Zentrumspartei, der Bayerischen Volkspartei und der Deutschen Staatspartei angewiesen. Die 81 Abgeordneten der KPD hatten gar keine Möglichkeit mehr, sich an der Abstimmung zu beteiligen, was ein Verstoß gegen die Verfassung war. Den kommunistischen Abgeordneten und Funktionären war durch die Reichstagsbrandverordnung jegliche politische Tätigkeit verboten. Das Gesetz wurde schließlich mit 444 Ja-Stimmen durchgesetzt. Nur die Abgeordneten der SPD stimmten mit Nein. Mit diesem Gesetz hatte sich das Parlament selbst ausgeschaltet. Der Reichskanzler hatte nun die Befugnis, Reichsgesetze ohne den Reichstag und ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten zu erlassen. Hitler hatte damit uneingeschränkte Vollmacht über die Legislative. Der Reichsregierung war es nun auch möglich, Verträge mit anderen Staaten abzuschließen, ohne Mitwirkung des Parlaments. Das Ermächtigungsgesetz wurde zunächst mit einer Gültigkeit von 4 Jahren verabschiedet und sollte mit Ablauf dieser Frist durch eine erneute Wahl wieder bestätigt werden. Diese Beschränkung sollte die Skeptiker beruhigen und ihnen Sicherheit vortäuschen. 1937, als das Gesetz erneut auf 4 Jahre verabschiedet wurde, gab es keine demokratischen Parteien und Wahlen mehr. Die Abstimmungen im Reichstag waren längst reine Formsache. 1943 wurde das Ermächtigungsgesetz schließlich auf unbestimmte Zeit verlängert. Zu dieser Zeit hatte der Zweite Weltkrieg für das Deutsche Reich längst eine verhängnisvolle Wende genommen und die deutsche Bevölkerung bekam die Not des Krieges zu spüren. Zusammen mit der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 bildete das Ermächtigungsgesetz die Grundlage für das nationalsozialistische Regime. Nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes war Deutschland kein Rechtsstaat mehr. Den endgültigen Verfassungsbruch vollzog Hitler, als er nach dem Tod Hindenburgs am 2. August 1934 das Amt des Reichspräsidenten auflösen und sich zum Führer und Reichskanzler ernennen ließ. Damit hatte Hitler die Befugnisse des Ermächtigungsgesetzes überschritten und die letzte Barriere auf dem Weg zum Diktator beseitigt. Bemerkenswertes: Widerstand im Exil. Otto Wels und der Parteivorstand der SPD verließen im Frühjahr 1933 in Erwartung nationalsozialistischer Verfolgung Deutschland. Unter dem Namen SOPADE arbeitete die SPD-Spitze in Prag, ab 1938 in Paris, schließlich ab 1940 in London weiter. Die Sozialdemokratie leistete mit publizistischen Mitteln, zum Beispiel illegalen Flugblättern, Widerstand gegen das NS-Regime. Sie sah ihre Aufgabe darin, die Weltöffentlichkeit vor Hitler zu warnen und Pläne für eine demokratische Zukunft Deutschlands nach der Hitler-Diktatur zu entwerfen. Gleichschaltung. Die nationalsozialistische Herrschaft stand in den ersten Monaten des Jahres 1933 noch auf sehr wackligen Beinen. In der Regierung war Hitler von konservativen Regierungspartnern umrahmt und hatte wenig freien Handlungsspielraum. Mit dem Ermächtigungsgesetz war ihm ein großer Schritt in Richtung Diktatur gelungen. Um aber in allen Bereichen uneingeschränkte Kontrolle zu erlangen, bediente er sich eines völlig neuartigen Vorgehens, der Gleichschaltung. Geprägt hatte diesen Begriff Reichsjustizminister Franz Gürtner. Der Gleichschaltungsprozess erfolgte von zwei Seiten aus, nach der für das NS-Regime üblichen Taktik. Von unten geschah das durch den Terror der Parteifunktionäre und SA-Schlägertruppen, von oben durch die Maßnahmen der Reichsregierung. Die Gleichschaltung der Länder setzte unmittelbar nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933 ein. Besonders in den Ländern, die noch nicht durch die Nationalsozialisten regiert wurden, wie zum Beispiel Hamburg, Hessen, Sachsen und Bayern, forderten die Nationalsozialisten die Einsetzung von Reichskommissaren und die Posten von Bürgermeistern und Polizeipräsidenten. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, organisierten SA-Männer und Parteifunktionäre Demonstrationen vor den Regierungsgebäuden und drohten mit Gewalt. Nun griff der Reichsinnenminister ein, der mit Hilfe der Reichstagsbrandverordnung die jeweilige Landesregierung absetzte und einen führenden Nationalsozialisten zum Kommissar ernannte. Ähnlich gingen die Nationalsozialisten auf der kommunalen Ebene vor. Diesen Prozess vollendete Hitler, als er auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes am 31. März 1933 ein vorläufiges Gesetz und am 7. April das zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich erließ. Ihr Zweck war es, sämtliche Minister, Abgeordnete und Beamte, die nicht der NSDAP oder DNVP angehörten, aus ihren Ämtern zu entfernen. Gleichzeitig dienten die Gleichschaltungsgesetze der Zentralisierung der Staatsmacht. Das erste Gesetz ermächtigte die Landesregierungen, ohne Zustimmung der Landtage Gesetze zu erlassen und die Verwaltung neu zu organisieren. Außerdem wurden die Parlamente entsprechend den Ergebnissen der Reichstagswahlen vom 5. März 1933 neu besetzt, abzüglich der Sitze der KPD. Damit rückten tausende NSDAP-Funktionäre in staatliche Ämter ein. Mit dem zweiten Gesetz ernannte der Reichspräsident auf Vorschlag Hitlers in allen Ländern Reichsstatthalter mit diktatorischen Befugnissen, die die Landtage auflösen und neue Landesgesetze erlassen konnten. In Preußen, dem größten und wichtigsten Land, machte Hitler sich selbst zum Reichsstatthalter und übertrug die Amtsgeschäfte an Hermann Göring als preußischen Ministerpräsidenten. Am 30. Januar 1934 wurden die Landtage schließlich abgeschafft und die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übertragen. Das war das Ende des föderalistischen Staates. Die Gleichschaltung wurde auf sämtliche politischen und gesellschaftlichen Bereiche übertragen, angefangen von der Verwaltung der Justiz bis hin zu Kultur, Presse und Rundfunk, Wissenschaft und Wirtschaft. Nicht immer mussten die Nationalsozialisten Gewalt anwenden. Häufig ordneten sich die Verbände, Organisationen und Vereine freiwillig der NSDAP unter oder lösten sich selbst auf. Grundlage für die Gleichschaltung des Beamtentums bildete das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, das zum ersten Mal den Arierparagraphen enthielt. Jüdische Beamte wurden entlassen und unliebsame Regimekritiker aus ihren Positionen entfernt. An ihre Stelle traten Parteimitglieder. Bemerkenswertes: Die Gleichschaltung der Agrarwirtschaft. Auch im Bereich der Landwirtschaft wurde die Gleichschaltung effektiv vollzogen. Richard Walter Daré, der seit 1930 den agrarpolitischen Apparat der NSDAP leitete, vereinigte in kurzer Zeit alle Bauernverbände. Ab April 1933 standen alle landwirtschaftlichen Genossenschaften unter dem Einfluss von Daré. Die Gleichschaltung der Landwirtschaftskammern folgte auf dem Fuße. Im September 1933 wurden mit der Gründung des Reichsnährstandes schließlich alle landwirtschaftlichen Verbände vereinigt. Von den Gewerkschaften zur Deutschen Arbeitsfront. Die Zerschlagung der Gewerkschaften markiert einen weiteren wichtigen Schritt für die Festigung der Macht Adolf Hitlers und der Nationalsozialisten. Zunächst wurden die Arbeiter auf das neue Regime eingeschworen, in dem der 1. Mai zum Tag der nationalen Arbeit und zum gesetzlichen Feiertag erklärt wurde. In feierlichen Massenkundgebungen sollte bei den Arbeitern Begeisterung für den NS-Staat geweckt werden. Dem Umwerben der Arbeiterschaft folgte unmittelbar die gewaltsame Beseitigung ihrer Interessenvertretungen. Am Morgen des 2. Mai besetzten unter Leitung der NS-Betriebszellenorganisation NSBO SA-Trupps Gewerkschaftshäuser, Büros, Redaktionen und Banken der freien Gewerkschaften und beschlagnahmten das gesamte Vermögen. Die Aktionen waren begleitet von Terror und Bedrohung auf den Straßen. Gewerkschaftsfunktionäre wurden in Schutzhaft genommen, darunter auch der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ADGB, Theodor Leipart. Dieser hatte sich kurz zuvor noch öffentlich von der SPD distanziert und dem NS-Regime seine Mitarbeit angeboten, weil er sich davon den Erhalt der Gewerkschaften versprach. Die Mitglieder der zerschlagenen Gewerkschaften wurden zwangsweise in die am 10. Mai 1933 gegründete Deutsche Arbeitsfront, DAF, eingegliedert. Ihre Führung übertrug Hitler dem Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Robert Ley. Die DAF war keine Gewerkschaft, sondern eine Zwangsorganisation aller schaffenden Deutschen, die sich Arbeitnehmer wie Arbeitgeber anschließen mussten. Arbeiter, die sich dem widersetzten, disziplinierte man mit harten Strafen. Aus einem weiteren Grund war die DAF kein Ersatz für die zerschlagenen Gewerkschaften. Sie durfte keine Verhandlungen über Arbeitsbedingungen und Löhne mit den Arbeitgeberverbänden führen. Die Betriebsräte wurden durch Vertrauensräte der DAF ersetzt, die keine Mitbestimmungsrechte innerhalb der Betriebe besaßen. Aufgabe der Arbeitsfront war es, die Arbeitnehmer in das nationalsozialistische Regime einzugliedern, sie einer umfassenden Kontrolle zu unterwerfen und die wirtschaftlichen Ziele im Betrieb durchzusetzen. Die DAF war 1938 mit ihren 23 Millionen Mitgliedern die größte und finanzkräftigste Massenorganisation des nationalsozialistischen Staates. Mithilfe der sehr allgemein formulierten Verordnung Hitlers über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront vom 24. Oktober 1934 beanspruchte die DAF weitreichende Kompetenzen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das Ergebnis war eine kaum zu überblickende Zahl von neu entstandenen Ämtern. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, KDF, war nur eine von vielen Organisationen, die der Deutschen Arbeitsfront unterstellt waren. Sie organisierte nicht nur die Freizeit der Arbeiter, sondern auch deren Reisen. Hierfür wurde ein eigenes Amt, das Amt für Reisen, Wandern und Urlaub, gegründet. Das zwischen 1935 und 1939 geplante KDF-Seebad Prora auf Rügen sollte 20.000 Urlauber gleichzeitig beherbergen. Die Baumaßnahmen wurden aber nach Kriegsausbruch eingestellt und nie vollendet. Zum DAF-Imperium gehörten außerdem Banken, Versicherungen, Bauunternehmen, Werften und Verlage. Ein weiteres Projekt war das Volkswagenwerk und die Planung des KDF-Wagens. Bemerkenswertes: Hat Hitler wirklich die Arbeitslosigkeit beseitigt? Dieses Gerücht hat zusammen mit dem Mythos Reichsautobahn dafür gesorgt, dass bis heute bei vielen der Eindruck besteht, es sei nicht alles schlecht am Nationalsozialismus gewesen. Dass jedoch die Autobahnen schon von Hitlers Vorgängern geplant worden waren, ist den meisten Menschen unbekannt. Mit Beginn des Aufrüstens, also mit den anlaufenden Kriegsvorbereitungen, gelang es, die Arbeitslosigkeit zu minimieren. Außerdem entspannte sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt bereits und die Arbeitslosigkeit flaute ab, als Hitler Reichskanzler wurde. Die allgemeine Wehrpflicht, welche seit 1935 für alle jungen Männer galt, verringerte die Arbeitslosenzahl genauso wie die Einführung des zinslosen Ehedarlehens, welches jungen Frauen nur zustand, nachdem sie sich aus dem Berufsleben zurückgezogen hatten. Der Röhm-Putsch, eine als Staatsnotwehr getarnte Parteisäuberung. Ernst Röhm, Sohn eines bayerischen Eisenbahnoberinspekteurs, schlug nach dem Abitur die Offizierslaufbahn ein. Während des Ersten Weltkriegs erwies er sich als tapferer und fähiger Soldat. Von Röhms militärischen Verdiensten zeugte neben dem ihm verliehenen Eisernen Kreuz erster Klasse sein durch mehrere schwere Verwundungen narbenzerfurchtes Gesicht. Nach dem in seinen Augen schmachvollen Ende des Krieges war Röhm in einem Freikorps aktiv, wurde aber schon bald wieder als Berufsoffizier in die 7. Bayerische Division eingegliedert. An seinem Dienstort lernte Röhm Adolf Hitler kennen, der zu jenem Zeitpunkt im Auftrag der Reichswehr die radikale politische Szene Münchens auskundschaftete. Über den Spitzel Hitler, der Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei, DAP, wurde, kam Röhm mit der bald in Nationalsozialistische Arbeiterpartei, NSDAP, umbenannten Gruppierung in Kontakt und trat ihr bei. Vor allem Röhms gute Beziehungen zu Kreisen des bayerischen Militärs erwiesen sich als wertvoll für die junge nationalsozialistische Bewegung. 1931 ernannte Hitler Röhm, der als straffer Organisator galt, zum Stabschef der SA, die unter dessen Führung während der teilweise an bürgerkriegsähnliche Zustände grenzenden Verhältnisse zwischen 1930 bis 1933 der NSDAP beim Kampf um die Straße wichtige Dienste leistete. Nicht zuletzt durch das brutale Vorgehen dieser Schlägertruppe wurden die Nationalsozialisten zu einem bedeutenden Machtfaktor. Ab 1933 flankierte die SA die Machtübernahme der NSDAP, indem sie gezielt Zehntausende wahre und vermutete politische Gegner massenweise gefangen nahm, misshandelte und Hunderte ermordete. Nachdem die Macht im Reich errungen war, wurden die zum Teil unkontrollierten Aktionen der auf mehrere Millionen Mann angewachsenen SA von der Führung der NSDAP in zunehmendem Maße als Gefährdung der inneren Stabilität des NS-Staates empfunden. Hitler, der durch ein Bündnis mit Teilen der konservativen Eliten an die Macht gekommen war, wollte diese Allianz nicht aufs Spiel setzen. Die SA sollte daher nach seinem Willen nicht, wie von Röhm gefordert, Kern der neu aufzubauenden deutschen Armee sein. Auch das lautstark von Ernst Röhm verkündete Verlangen nach einer zweiten Revolution, die viel weitreichendere Folgen als der 30. Januar hätte haben sollen, verunsicherte Hitler. Hermann Göring, Josef Goebbels und Heinrich Himmler, Chef der Schutzstaffel SS, befürworteten eine schnelle und radikale Lösung des Röhm-Problems. In der zweiten Junihälfte des Jahres 1934 begannen sich SS und Reichswehr auf eine angeblich unmittelbar bevorstehende Revolte der SA, Röhm-Putsch, vorzubereiten. Hitler persönlich war am Schlag gegen die Führung der SA beteiligt. Der Führer verhaftete mit Unterstützung eines SS-Trupps in den Morgenstunden des 30. Juni 1934 den völlig überrumpelten Röhm, der zu jenem Zeitpunkt zur Erholung in Bad Wiessee weilte. Am selben Tag lief eine Verhaftungswelle gegen Röhm-treue SA-Führer an, von denen einige noch am selben Tag von der SS ermordet wurden. Im Falle seines Dudes-Freundes Röhm zögerte der Führer noch ein wenig. Hitler entschloss sich erst tags darauf, Röhm erschießen zu lassen. Die Nationalsozialisten nutzten die Gelegenheit, auch andere Gegner und Missliebige zu ermorden, zu denen der in Ungunst gefallene ehemalige NSDAP-Organisationsleiter Gregor Strasser und der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher zählten. Der von Hitler angeordneten und als Staatsnotwehr getarnten Mordaktion fielen mindestens 85 Menschen zum Opfer. Die Mehrheit der Deutschen begrüßte das harte Durchgreifen Hitlers. Man glaubte, mit der Zähmung der SA seien Recht und Ordnung gestärkt worden. Ein Trugschluss, wie sich bald herausstellen sollte. Bemerkenswertes: Das Horst-Wessel-Lied. Der aus dem Ruhrgebiet stammende Pfarrerssohn und Jurastudent Horst Wessel war ab 1929 Führer eines SA-Trupps im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain und wurde 1930 im Verlauf eines Handgemenges mit drei Kommunisten, die ihn in seiner Wohnung aufgesucht hatten, durch einen Schuss tödlich verletzt. Josef Goebbels erkannte schnell die propagandistischen Möglichkeiten, die in diesem Ereignis steckten, und begründete einen regelrechten Heldenkult um den toten SA-Sturmführer. Ein von Wessel verfasstes Lied wurde unter dem Titel Horst-Wessel-Lied 1930 zur Parteihymne der NSDAP erklärt und trug zur Verklärung des Kampfes der Nationalsozialisten um die Macht in Deutschland bei. Wieder den undeutschen Geist. Bücherverbrennungen und Reichskulturkammer. Am 10. Mai 1933 sah man in vielen deutschen Universitätsstädten dasselbe Schauspiel. Studenten karrten tonnenweise Bücher heran, die unter dem Gebrüll markiger Parolen auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Das alles passierte in der Abenddämmerung, der erhabenen Wirkung wegen. Man wollte den undeutschen Geist austreiben und verbrannte alle Bücher, die man für jüdisch oder marxistisch hielt. Asphaltliteratur nannten das die Nationalsozialisten. Unter den Autoren, deren Bücher in diesem Akt kultureller Barbarei verbrannt wurden, fand sich beinahe alles, was Rang und Namen hatte. Kurt Tucholsky, Thomas und Heinrich Mann, Erich Kästner, Karl Marx, Sigmund Freud, Leon Feuchtwanger, Alfred Döblin, Bertolt Brecht und zahllose mehr. Die Bücherverbrennungen wurden keineswegs von der NSDAP organisiert, sondern entsprangen der Initiative des NS-Studentenbundes an einzelnen Universitäten. Wo der undeutsche Geist vernichtet wurde, brüllte man ebenso kämpferische wie sinnleere Floskeln, zum Beispiel gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Diese geistlosen Phrasen hatte ein Universitätsrektor erfunden. Ähnlich geartete Sprüche gingen auf Studenten oder Hochschullehrer zurück, also auf Menschen, die eigentlich Träger kultureller Zivilisation sein sollten und nicht ihre Vernichter. Wie alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens sollten auch die Produktion und der Verkauf von Literatur gleichgeschaltet werden, also zu Instrumenten der Propaganda und staatlich kontrollierten Meinungsbildung herabgestuft werden. Nach den Bücherverbrennungen wurde der Verkauf bestimmter unerwünschter, verfemter Autoren verboten, wurden Buchhandlungen und Bibliotheken von der Polizei nach Werken dieser Autoren durchsucht. Aus den kulturpolitischen Machtkämpfen, die seit ihrem Regierungsantritt innerhalb der NSDAP tobten, ging bald Josef Goebbels als Sieger hervor. Er plante, alle künstlerischen und kulturellen Bereiche unter seine Kontrolle zu bringen. Hierzu gründete er am 22. September 1933 die Reichskulturkammer. In 7 einzelnen Kammern wurden das Schrifttum, die Presse, der Rundfunk, das Theater, der Film, die Musik und die bildenden Künste der Kontrolle seines Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt. Ausnahmslos jeder, der am kulturellen Leben als Künstler oder Vermittler teilnehmen wollte, egal ob Schriftsteller, Bühnenbildner am Theater, Filmvorführer im Kino, Buchhändler, Schauspieler, Bildhauer, Galeriebesitzer, Tontechniker beim Rundfunk oder Redakteur einer Zeitung, wurde gezwungen, der Reichskulturkammer beizutreten. Wer das nicht wollte oder aus politischen oder rassistischen Gründen abgelehnt wurde, hatte Berufsverbot. Man kann sich vorstellen, wie schnell das kulturelle Leben in Deutschland verödete. Künstler verließen massenhaft das Land, am Theater wurden hervorragende Regisseure durch parteitreue Nichtskönner ersetzt, jede Form neuer Musik war verpönt und die Zeitungen schrieben mehr oder weniger alle dasselbe. Einzig im Filmschaffen und in der Architektur entstand auch mal ein Kunstwerk. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Zwang, den die Reichskulturkammer auf das geistige Leben ausübte, Kunst und Kultur förmlich erstickte. Dass die NS-Kulturproduktion und auch zahlreiche Künstler daran mitwirkten, die Menschheitsverbrechen vorzubereiten, die das Dritte Reich noch begehen sollte, wollten nur wenige Deutsche wahrhaben. Bemerkenswertes. Verstaatlichung und Arisierung kultureller Betriebe. Theater- und Filmfirmen waren in der Weimarer Republik meist private Unternehmen. Wollte sie das NS-Regime kontrollieren, musste sie es erst einmal haben. Dabei half die katastrophale Wirtschaftssituation. Durch die Weltwirtschaftskrise waren so gut wie alle Kulturunternehmen auf staatliche Gelder angewiesen. Das NS-Regime gab ihnen das Geld, dafür mussten die Firmen ihre jüdischen Mitarbeiter entlassen und ihre Spielpläne oder Drehbücher offiziell genehmigen lassen. So konnten die Nationalsozialisten sehr schnell das Theaterangebot und die Filmproduktion kontrollieren. War der Eigentümer eines Kulturbetriebs jüdisch, wurde sein Unternehmen arisiert. Man enteignete seinen Eigentümer oder zwang ihn dazu, sein Eigentum zu einem Spottpreis an einen Nichtjuden zu verkaufen. Wichtige Personen auf dem Weg zur NS-Diktatur: Theodor Eicke, 1892 bis 1943. Eicke war von 1923 bis 1932 Sicherheitsbeauftragter der IG Farben und ihrer Vorgängerorganisation. 1928 trat er der NSDAP und der SA bei, 1930 kam er zur SS. Er wurde im Sommer 1933 Kommandant des KZ Dachau und im Folgenden der wichtigste Organisator der Konzentrationslager und Wegbereiter des KZ-Systems. Im Juli 1934 wurde Eicke zum Inspekteur der Konzentrationslager und SS-Totenkopfverbände, also der KZ-Wachmannschaften, ernannt. Er starb bei einem Flugzeugabsturz an der Ostfront bei Orelka, UdSSR. Wilhelm Furtwängler, 1886 bis 1954. Der Dirigent und Komponist wurde 1928 Leiter der Berliner Philharmoniker, die er zu einem Spitzenorchester von weltweiter Geltung formte. Als Künstler an der Klassik, vor allem Beethoven, und an der romantischen Musiksprache, insbesondere von Brahms und Wagner orientiert, profitierte seine Karriere stark vom damals vorherrschenden Publikumsgeschmack. Als die Nationalsozialisten die künstlerische Rückwärtsgewandtheit zur Staatsdoktrin machten, fiel es Furtwängler daher leicht, sich dem Regime anzupassen. Bereitwillig trat der international gefeierte Dirigent als Aushängeschild des Nationalsozialismus auf und profitierte erheblich von ihm angetragenen Ehrungen und finanziellen Gunstbeweisen. Daneben trat er auch für einzelne vom Regime verfolgte jüdische Musiker ein, ohne jedoch jemals an Widerstand zu denken. Es ging ihm nur um die Musik. Politisches Handeln lag ihm fern. Nach seinem Freispruch im Entnazifizierungsverfahren 1947 wurde er wieder Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Franz Gürtner, 1881 bis 1941. Der Jurist aus Regensburg wurde bereits 1922 bayerischer Justizminister. Politisch in der DNVP organisiert, blieb er auf diesem Posten bis 1932. Im selben Jahr holte ihn Franz von Papen in sein Kabinett der Barone, in dem Gürtner als Reichsjustizminister einer von nur drei nichtadligen Ministern war. Er zählte zu jenen hochkonservativen Politikern, die vor einem Bündnis mit Hitler keinerlei Skrupel hatten. Bereitwillig blieb er auch nach 1933 Justizminister, bis zu seinem Tod 1941. Recht und Justiz galten ihm jedoch wenig. Das Ende des Weimarer Rechtsstaates, den Zusammenbruch jedweder Gesetzmäßigkeit in Deutschland und alle Schritte Hitlers auf dem Weg zur Diktatur, vom Terror gegen Andersdenkende und von der Einrichtung von Konzentrationslagern bis zum Massaker in der Röhm-Affäre, sicherte er Kraft seines Amtes juristisch ab. Franz von Papen, 1879 bis 1969. Der erzkonservative Papen stammte aus einer westfälischen Adelsfamilie, war preußischer Offizier und gescheiterter Diplomat, bevor er als Mitglied der Zentrumspartei Abgeordneter im preußischen Landtag wurde. Durch Intrigen war er maßgeblich am Sturz des Reichskanzlers Heinrich Brüning 1932 beteiligt, verließ das Zentrum und wurde selbst Reichskanzler, Juni bis November 1932. Er ist kein Kopf, aber ein Hut, sagte General Schleicher, als er Papen an die Macht gebracht hatte. Papens politische Kurzsichtigkeit, eigene Machtinteressen und seine Selbstüberschätzung ließen ihn Anfang 1933 das Bündnis mit Adolf Hitler suchen. Er glaubte, die Konservativen hätten sich Hitler engagiert. Papen war 1933/34 Vizekanzler, wurde danach als Botschafter nach Wien bis 1938 und Ankara 1938/44 abgeschoben. Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wurde er 1946 freigesprochen, 1947 jedoch in einem Spruchkammerverfahren zu 8 Jahren Arbeitslager verurteilt. Er kam 1949 altersbedingt frei. Ernst Röhm, 1887 bis 1934. Röhm war einer der ältesten und engsten Vertrauten Adolf Hitlers. Als ehemaliger Hauptmann im Ersten Weltkrieg organisierte er ab 1919 Waffen für die sogenannte Schwarze Reichswehr. Eigentlich war er mit der Entwaffnung der Freikorps-Truppen beauftragt, stand diesen jedoch so nahe, dass er sie mit dem von ihm kontrollierten Waffenarsenal versorgte. Er galt daher als Maschinengewehrkönig von Bayern. 1923 beteiligte er sich am Hitlerputsch und ab 1925 am Aufbau der SA, die er ab 1931 als Stabschef leitete. Nach dem Machtantritt der NSDAP sah er die Zeit gekommen, seine unklaren sozialrevolutionären Ziele durchzusetzen und die weitgehend aus unzufriedenen Schlägern und Arbeitslosen bestehende SA mit der Reichswehr zu verschmelzen. Hitler sah dadurch seine Politik gefährdet und ließ Röhm, die SA-Führung sowie zahlreiche politische Gegner ermorden. Röhmputsch. Der NS-Staat 1934 bis 1939. Die nationalsozialistische Diktatur war keineswegs wie eine Naturkatastrophe über die Deutschen gekommen, wie viele glauben wollten. Die NS-Herrschaft wurde schrittweise verwirklicht und Hitler hatte sich die Ermächtigung zum Umbau von Staat und Gesellschaft vom Reichstag geben lassen. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und richte uns. Was im Taumel der vermeintlich nationalen Revolution dem künftigen Diktator gewährt wurde, konnte aber nicht mehr zurückgenommen werden. Mit Schlagworten wie dem, dass nun alle Deutschen in der Volksgemeinschaft vereint seien, wurden die wahren Absichten des Regimes vertuscht. Die Aufmärsche und Kundgebungen, die prunkvollen Reichsparteitage in Nürnberg, der Mutterkult, die Uniformen und Fahnen dienten nur einem Zweck: der Einordnung der Deutschen in ein System, in dem nur Befehl und Gehorsam galten. Junge Männer waren in der Hitlerjugend organisiert, es folgten der Arbeitsdienst und die Wehrpflicht, Mädchen gingen in den Bund Deutscher Mädel, junge Frauen hatten ein Pflichtjahr in der Land- oder Hauswirtschaft zu absolvieren, dienten im weiblichen Arbeitsdienst. Für alle Bereiche des Lebens gab es eine nationalsozialistische Organisation, in der man Mitglied werden konnte oder der man zwangsweise über seinen Beruf angehörte. Man wurde ausgerichtet, war gleichgeschaltet, wurde weltanschaulich geschult und war bis in die Freizeit hinein reglementiert. Außenpolitische Ziele waren die Vergrößerung Deutschlands auf Kosten der Nachbarn, die Gewinnung von Lebensraum, die Vorherrschaft über andere Nationen. Schritte dazu waren die Annexion Österreichs, die von der Tschechoslowakei erpresste Abtrennung der Sudetengebiete, dann die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Hitler wollte Krieg, um weiteres Gebiet zu erobern. Und dieser Krieg wurde seit 1934 planmäßig vorbereitet. Dazu musste gerüstet werden. Das hatte zunächst günstige Wirkungen. Statt Arbeitslosigkeit herrschte bald Vollbeschäftigung und Freiwillige wurden als Fremdarbeiter nach Deutschland geholt. Den inneren Frieden und die Zustimmung zum Regime sollten sozialpolitische Maßnahmen herbeiführen. Die Pläne Ferdinand Porsches, einen Volkswagen zum Preis von 1000 Reichsmark zu produzieren, wurden von Hitler persönlich gefördert. Die Deutsche Arbeitsfront unterstützte das Projekt ab 1934 mit 50 Millionen Reichsmark. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude machte Werbung und erfand ein Sparsystem mit Vorauszahlungen. 5 Mark pro Woche musst du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren. 336.000 Besteller, von denen 60.000 das Auto bereits vollständig bezahlt hatten, hofften auf ihren Volkswagen. Keiner hat ihn erhalten, da das Werk auf Rüstungsproduktion umgestellt wurde und ab 1939 ausschließlich Kübelwagen für die Wehrmacht produzierte. Nicht anders hielt es das NS-Regime mit allen Versprechungen, Abmachungen, Verträgen. Sie galten nur, solange sie benötigt wurden, um die eigene Bevölkerung oder die Weltöffentlichkeit zu täuschen. Im August 1939 wurde der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen, ein Nichtangriffsbündnis zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Die Welt staunte, denn Hitler hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass der Kommunismus der größte Feind des Nationalsozialismus sei. Der Vertrag hatte jedoch nur den praktischen Zweck, die Hände frei zu haben zum Überfall auf Polen und um die Beute mit Stalin zu teilen. 2 Jahre später, im Juni 1941, wurde die Sowjetunion selbst überfallen. Vorbereitet wurde der Krieg in den Jahren 1934 bis 1939, die von manchen auch als die friedliche Zeit des NS-Staates bezeichnet wurden. Adolf Hitler, das Leben des Führers. Als Adolf Hitler am 30. April 1945 im Führerbunker unweit der Berliner Reichskanzlei durch einen Schuss in die Schläfe seinem Leben ein Ende setzte, hatte der Führer mit seiner Herrschaft unermessliches Leid über Europa gebracht. Der von ihm entfesselte Krieg, der weltweit zwischen 40 und 50 Millionen Todesopfer forderte, gilt als der blutigste Konflikt der Menschheitsgeschichte. Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 in Braunau am Inn als Sohn eines österreichischen Zollbeamten geboren. Er litt unter dem spannungsreichen Verhältnis zu seinem Vater und bewarb sich nach dessen Tod an der Wiener Kunstakademie. Nach zweimaliger Ablehnung aufgrund zu geringer künstlerischer Begabung entschied er sich dennoch für ein Leben in der österreichischen Hauptstadt. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wohnte Hitler schon seit einem Jahr in München. Von patriotischer Begeisterung gepackt, meldete er sich freiwillig zum Dienst in einem bayerischen Infanterieregiment. Der Kriegsdienst schien ihm endlich Halt und eine Aufgabe zu geben. Das unrühmliche Ende des Krieges war ein entsetzlicher Schock für ihn. Er galt als tapferer Soldat, dem es allerdings an Führungsqualitäten mangelte, wie seine Vorgesetzten feststellten. Es deutete anfangs also wenig auf seine spätere Karriere hin. Nach Kriegsende wurde Hitler zunächst von der Reichswehr weiter beschäftigt. Als Mitglied einer Aufklärungseinheit der Armee war er als Schulungsredner, aber auch als Spitzel tätig. Hitler erhielt den Auftrag, die neu gegründete Deutsche Arbeiterpartei, DAP, zu beobachten. Von den radikalen Zielen dieser noch unbedeutenden politischen Splittergruppe angetan, entschloss er sich zum Beitritt. Binnen kurzer Zeit wurde er wichtigster Propagandaredner und im Juli 1921 Vorsitzender der mittlerweile in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, umbenannten Gruppierung. In dieser Zeit begann er auch sein Idol Benito Mussolini zu kopieren. Die Art zu reden und sich selbst zu präsentieren übernahm Hitler von dem italienischen Faschistenführer. Selbst der gescheiterte Hitlerputsch in München im November 1923 folgte dem Vorbild Mussolinis, der ein Jahr zuvor, 1922, durch einen Marsch auf Rom in Italien an die Macht gelangt war. Die kurze Haft nach dem Putsch nutzte Hitler zum Verfassen des ersten Bandes seiner Programmschrift »Mein Kampf«. Nach der Haftentlassung und der Aufhebung des NSDAP-Verbots ging er daran, auf legalem Wege die Macht zu erlangen, anstatt einen neuen Staatsstreich zu versuchen. Die Demokratie sollte mit demokratischen Mitteln abgeschafft werden. Als Führer des Dritten Reichs verfügte Hitler über eine enorme Machtfülle. Spätestens nach der Ausschaltung der Sturmabteilungen SA anlässlich des vermeintlichen Röhmputsches im Juni-Juli 1934 war seine Stellung unumstritten. Mit dem greisen Reichspräsidenten Hindenburg starb einen Monat später die letzte Person im Reich, die zumindest formal Hitlers Macht noch eingeschränkt hatte. Dennoch war der Führer kein Alleinherrscher im engeren Sinne. Seine Macht stützte sich auf eine Anzahl treu ergebener Gefolgsleute. Zwischen diesen Untergebenen herrschte nicht selten ein erbitterter Kampf um Machtbefugnisse und die Gunst des Führers. Hitler konnte sich der Verehrung und Ergebenheit eines großen, vielleicht sogar des größten Teils der Deutschen gewiss sein. Vor allem Deutschlands schneller Aufstieg zu einer gefürchteten Militärmacht heilte bei vielen Menschen den durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg verletzten Nationalstolz. Selbst die mit Terror geschaffene innere Stabilität des Dritten Reiches wurde von schlichteren Gemütern als völkische Idylle empfunden. Bemerkenswertes: Der große Redner Hitler. Hitler war als herausragender Redner bekannt. Er verstand es, diejenigen in Bann zu ziehen, die sich für unterdrückt, benachteiligt und für zu kurz gekommen hielten. Immer hatte er dieselbe Antwort parat: Schuld am deutschen Leid seien die Juden. In der krisengeschüttelten Zeit der Weimarer Republik stieß diese Botschaft bei vielen Menschen auf offene Ohren. Hitler war der Verkünder eines primitiven Weltbildes, ein Verschwörungstheoretiker, der, da er selbst an seine Lügen glaubte, auf viele sehr überzeugend wirkte. Wie sehr Hitler den Antisemitismus verinnerlicht hatte, beweist sein politisches Testament vom 29. April 1945. Selbst im Angesicht des Todes rief er noch einmal zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum, auf. Der Aufbau der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP. Die NSDAP war nach dem Führerprinzip aufgebaut. Das bedeutet, dass die Partei aus Vorgesetzten und Befehlsempfängern bestand. Beschlüsse wurden nicht in demokratischer Weise gefasst. Die Amtsträger der NSDAP wurden im Parteijargon als politische Leiter bezeichnet. Eine Sonderstellung nahmen die sogenannten Hoheitsträger unter den politischen Leitern ein. Bei ihnen handelte es sich um Parteifunktionäre, denen ein bestimmtes Territorium, genannt Hoheitsgebiet, unterstellt war. Das kleinste dieser Hoheitsgebiete war der Block, dem als unterster Hoheitsträger der Blockleiter vorstand. Die Blockleiter waren jeweils für 40 bis 60 Haushalte verantwortlich. Ihre Aufgabe bestand in der Betreuung der zu diesem Bereich gehörenden Volksgenossen, wozu das Einsammeln der NSDAP-Mitgliedsbeiträge, aber auch die Bespitzelung zählten. Das nächsthöhere Hoheitsgebiet der Partei nannte sich Zelle. Die Zelle bestand aus 4 bis 8 Blocks. Die Ortsgruppe umfasste bis zu 1500 Haushalte. Mit seinem Mitarbeiterstab war der Ortsgruppenleiter unter anderem für die Organisation von Veranstaltungen und die politische Schulung der ihm unterstellten Parteimitglieder zuständig. Über dem Ortsgruppenleiter stand der Kreisleiter. Er hatte sich um die gesamte politische, kulturelle und wirtschaftliche Arbeit seines Kreises zu kümmern. Anfang 1939 existierten auf deutschem Reichsgebiet mehr als 800 Kreise, 22.000 Ortsgruppen, 76.000 Zellen und 404.000 Blocks. Auf der höchsten Ebene hatte die NSDAP nach ihrer Neugründung das Reichsgebiet in Dutzende Parteibezirke, genannt Gaue, eingeteilt. Von diesen Gauen existierten anfangs 32, die Anzahl wuchs später, aufgrund der Annexion neuer Gebiete, auf 42. An der Spitze eines Gaues stand der Gauleiter. Die Gauleiter waren als die höchsten Vertreter der Partei für den Gesamtauftritt der Partei verantwortlich. In der Frühphase des Dritten Reichs leisteten die Gauleiter als Reichsstatthalter und Oberpräsidenten, Ämter, die ihnen zusätzlich verliehen wurden, ihren Beitrag zur Gleichschaltung des Staates, indem sie die Durchsetzung der nationalsozialistischen Politik in den Ländern kontrollierten. Als Reichsverteidigungskommissare waren sie mit dem Beginn des Krieges für die Mobilisierung an der Heimatfront zuständig. Ein Stab von Reichsleitern verkomplizierte die Struktur der Partei noch zusätzlich. Im Unterschied zu den Gauleitern unterstanden den Reichsleitern keine Territorien, und die Machtbefugnisse dieser von Hitler für bestimmte Aufgaben ernannten Personen schwankten sehr. Seit dem Verbot aller anderen politischen Parteien war es nicht mehr Ziel der NSDAP, in freien Wahlen um Mehrheiten zu kämpfen. Vielmehr bestand nun ihr Auftrag in der Verwaltung des nationalsozialistischen Sieges. Der sprunghafte Mitgliederzuwachs des Jahres 1933 führte zu einer Verstärkung der Schulungsmaßnahmen der Partei, die sich bald auf das ganze Volk erstreckten. Selbst erklärtes Ziel der Partei war es, alle Deutschen zu Nationalsozialisten zu erziehen. Zur NSDAP gehörten zu diesem Zweck eine Vielzahl von Gliederungen und angeschlossenen Verbänden. Zu diesen Organisationen zählten unter anderem die Jugendorganisation der Partei, die Hitlerjugend, HJ, die NS-Frauenschaft sowie die Sturmabteilungen SA und die Schutzstaffeln SS und die Deutsche Arbeitsfront DAF. All diese Organisationen dienten dazu, möglichst alle Bürger in irgendeiner Form in die nationalsozialistische Struktur einzubinden. Sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben, sagte Adolf Hitler über die Deutschen, die von Kind an deutsch erzogen werden sollten. Speziell auf die Jugend wurde geachtet. Zu ihrer Ausbildung wurden unter anderem spezielle Bildungsanstalten wie die Adolf-Hitler-Schulen gegründet. Doch auch für Erwachsene, für jedes Alter, für jeden sollte es eine Organisation geben. Dies gab dem Staat Kontrolle über die Bürger und die Möglichkeit, ihnen die NS-Ideologie einzuimpfen. Bemerkenswertes: Märzgefallene und Maiglöckchen. Im Frühjahr 1933 kam es zu einer Welle von Parteieintritten in die NSDAP. Diejenigen, die sich nun plötzlich durch den Besitz eines NSDAP-Parteibuchs Vorteile verschaffen wollten, wurden vom Volksmund abwertend als Märzgefallene und Maiglöckchen bezeichnet. Aufgrund des Ansturms neuer Parteimitglieder sah sich die NSDAP genötigt, eine Eintrittssperre zu verhängen, die erst 1937 wieder gelockert wurde. Die Verschränkung von Partei und Staat. Die Hitler-Regierung strebte die Herstellung der Einheit von Partei und Staat an. In einem unter diesem Titel am 1. Dezember 1933 erlassenen Gesetz wurde erklärt, dass die NSDAP von nun an die Trägerin des deutschen Staatsgedankens und mit dem Staat unlöslich verbunden sei. Um diese Verbindung zu verdeutlichen, wurden der Stellvertreter Hitlers, Rudolf Hess, und der SA-Chef Ernst Röhm mit in die Regierung aufgenommen. Da es erklärtes Ziel der NSDAP war, jeden Deutschen zum Nationalsozialisten zu erziehen, gingen einige Rechtsgelehrte davon aus, dass eines Tages nicht mehr zwischen Partei und Staat unterschieden werden müsse. Tatsächlich kann man von einer schrittweisen Verschmelzung der NSDAP mit dem deutschen Staat sprechen. Für die Bürger wurde es immer schwieriger zu erkennen, ob sie es mit einem Vertreter einer staatlichen Behörde oder einer Dienststelle der NSDAP zu tun hatten. Viele der höherrangigen Parteimitglieder bekleideten gleichzeitig Ämter im Reich. 1935 waren von den insgesamt 30 Gauleitern der NSDAP 2 parallel als Reichsminister, 10 als Reichsstatthalter und 6 als Oberpräsidenten und somit als Leiter der preußischen Provinzen tätig. Zudem amtierten viele der NSDAP-Ortsgruppenleiter gleichzeitig als Bürgermeister. Eine stetig steigende Zahl von im Auftrag Hitlers handelnden Sonderbevollmächtigten und Reichskommissaren traten zusätzlich in ein Konkurrenzverhältnis zu den Verwaltungseinrichtungen des Staates. Zu erwähnen wäre Fritz Todt, der Generalinspekteur für das deutsche Straßenbauwesen, zuständig für den Bau der Reichsautobahnen und ab 1938 mit der nach ihm benannten Organisation Todt für die Errichtung der deutschen Befestigungsanlagen an der Grenze zu Frankreich, des Westwalls. Schon nach wenigen Jahren schien der Staat immer mehr von der Partei überlagert zu werden. Hitlers offizieller Titel war seit 1934 Führer und Reichskanzler. Er wurde von den Menschen im zunehmenden Maße als der Führer des deutschen Volkes und weniger als Reichskanzler wahrgenommen. Hitler hatte das Amt des Parteiführers, Reichskanzlers und Reichspräsidenten inne und genoss spätestens ab 1938, als er sich nach der Fritsch-Krise die Wehrmacht unmittelbar unterstellte, eine unglaubliche Machtfülle. Die Rolle der Reichsregierung wurde dagegen immer unbedeutender. Als wahres Machtzentrum entwickelten sich die Dienststellen der NSDAP und neu geschaffene Ämter. Sie fungierten als Ausführungsorgane des Führerwillens. Heinrich Himmlers Ernennung zum Chef der deutschen Polizei trug zur weiteren Verschmelzung von Staat und Partei bei. Da die Nationalsozialisten das übernommene Justizsystem bestehen ließen, wurde der oberflächliche Eindruck einer gewissen Rechtssicherheit im Dritten Reich erweckt. In der Realität führte die Einführung von nationalsozialistischen Sondergerichten zu einer Aushebelung des Rechtsstaats. An den berüchtigten Volksgerichtshöfen wurden tausende Menschen wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Bemerkenswertes: Die Reichsparteitage. Um das Gemeinschaftsgefühl ihrer Mitglieder zu fördern, veranstaltete die NSDAP einen jährlichen Parteitag. Mit der Wahl Nürnbergs zum Austragungsort wollte man an die Tradition der Reichstage des Spätmittelalters anknüpfen. Jeder Reichsparteitag stand unter einem bestimmten Motto, das meist in propagandistischer Form auf aktuelle politische Entwicklungen Bezug nahm. Der Parteitag des Jahres 1933 stand unter dem Leitsatz Sieg des Glaubens. 1934 war es Triumph des Willens. Und 1938 wählte man anlässlich der Angliederung Österreichs den Titel Reichsparteitag Großdeutschlands. Alle Gliederungen der NSDAP nutzten die Reichsparteitage, um sich Führer und Volk in Aufmärschen und anderen Begleitprogrammen zu präsentieren. Propaganda im Nationalsozialismus. Als eine der ersten Maßnahmen nach der Machtübernahme errichteten die Nationalsozialisten im März 1933 ein Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Das von Joseph Goebbels geleitete Ministerium hatte die Aufgabe, Hitler bei der Umsetzung seiner Politik durch Stimmungsmache zu unterstützen. Propagandaminister Goebbels, der seit September 1933 auch Präsident der Reichskulturkammer war, kontrollierte die Presse, den Rundfunk, den Film und die Kunst. Er erwies sich als Meister in der Kunst der Manipulation. Ziel der NS-Propaganda war es zunächst, ein Bild von Adolf Hitler zu vermitteln, das ihn als Retter und unfehlbaren Führer des deutschen Volkes darstellte. Parolen wie »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« brachten diesen Gedanken auf den Punkt. Perfekt organisierte Massenveranstaltungen erweckten den Eindruck von Größe und Aufbruch. Hinzu kam die Verleumdung politischer und weltanschaulicher Gegner. In den Friedensjahren vor 1939 wurde außerdem die vermeintliche Aufbauleistung des Regimes beworben. Die Propaganda sollte für spätere Maßnahmen den Boden bereiten. Die Juden wurden in den von den Nationalsozialisten gelenkten Medien negativ dargestellt und als Volksfeinde verleumdet. So sollte das deutsche Volk auf die Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung dieser Minderheit vorbereitet werden. Im Herbst 1937 wurde durch Goebbels in München eine große Propagandaausstellung mit dem Titel »Der ewige Jude« eröffnet, die den Hass gegen Juden schüren sollte. 1940 kam ein gleichnamiger Film in die deutschen Kinos. Mit diesem Propagandastreifen wollte man die Deutschen auf die Ermordung der europäischen Juden einstimmen. Die NS-Propaganda trat aber nicht immer in deutlicher und aggressiver Form, sondern auch auf unterschwellige Weise auf. Neben der Herstellung von Propagandaspielfilmen war es im Dritten Reich Aufgabe der Filmindustrie, durch die Produktion von aufmunternden Unterhaltungsfilmen den Menschen die Möglichkeit zu geben, dem oft als bedrückend empfundenen Alltag für einen Moment entfliehen zu können. Die nationalsozialistische Propaganda passte sich den Gegebenheiten an. Kehrtwendungen aus politischer Berechnung heraus waren keine Seltenheit. So führte der Hitler-Stalin-Pakt im Sommer 1939 zur Einstellung aller antisowjetischen Propaganda, doch nur vorübergehend, Denn zu jenem Zeitpunkt war ein Angriff auf die Sowjetunion schon beschlossene Sache. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte die Propaganda vor allem die Aufgabe, die Stimmung an der Heimatfront zu verbessern. Im Unterschied zu 1914 hielt sich nämlich die Kriegsbegeisterung der deutschen Bevölkerung in Grenzen. Anfangs war es angesichts der deutschen Siege kein allzu großes Problem, für eine gute Stimmung im Volk zu sorgen. Die Wochenschauen zeigten Bilder von voranmarschierenden deutschen Soldaten, die problemlos jeglichen Widerstand des Feindes brachen. Militärisch besonders erfolgreiche Offiziere wie der U-Boot-Kommandant Günther Prien, der Jagdflieger Werner Mölders oder der Befehlshaber des Afrikakorps Erwin Rommel wurden zu Kriegshelden hochstilisiert, die für jeden Deutschen Vorbild sein sollten. Besonders der verblüffend schnelle Sieg über Frankreich im Juni 1940, gegen das man im Ersten Weltkrieg erfolglos zu Felde gezogen war, sorgte für größere Kriegsbegeisterung unter den Deutschen. Spätestens jedoch ab 1943, als sich die Niederlagen der Wehrmacht häuften, fiel es der Propaganda zunehmend schwerer, den Glauben an einen deutschen Endsieg in der Bevölkerung am Leben zu halten. Mit platten Durchhalteparolen versuchte man, den Widerstandswillen der Deutschen aufrechtzuerhalten und zu stärken, während sich gleichzeitig die Niederlage abzeichnete. Bemerkenswertes: Propaganda per Rundfunk. Den Nationalsozialisten war bewusst, dass die Beeinflussung des deutschen Volkes besonders gut mit Hilfe des noch recht jungen Mediums Rundfunk möglich war. Aus diesem Grunde wurde bei der deutschen Industrie ein preisgünstiges Radio in Auftrag gegeben. Dieser Volksempfänger fand millionenfache Verbreitung und ermöglichte es den Nationalsozialisten, ihre Weltanschauung in beinahe jeden deutschen Haushalt zu tragen. Auf dem Weg zur Militärmacht: Die Aufrüstung. Hitlers erstes wichtiges Ziel war die Revision der von vielen Deutschen als ungerecht empfundenen Bestimmungen des Versailler Vertrags. Der am 10. Januar 1920 zwischen Deutschland und den Siegermächten des Ersten Weltkriegs in Kraft getretene Friedensvertrag enthielt strenge Regeln bezüglich der künftigen militärischen Stärke Deutschlands. Den Deutschen war es nur noch erlaubt, ein kleines, leicht bewaffnetes Landheer und eine winzige Kriegsmarine zu besitzen. Der Wiederaufbau einer Luftwaffe wurde ihnen völlig verboten. Allerdings wurden schon während der Weimarer Republik diese Vertragsbestimmungen missachtet und in begrenztem Maße eine geheime Aufrüstung der deutschen Streitkräfte betrieben. Von einer aggressiven Außenpolitik, die militärische Mittel einschloss, versprach sich Hitler nun den schnellen Wiederaufstieg Deutschlands in den Rang einer Weltmacht. Das musste zwingend eine massive Aufrüstung bedeuten. Seit 1935 machten die Nationalsozialisten kein Hehl mehr daraus, dass sie mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Wehrmacht beschäftigt waren. Allerdings gab man sich Mühe, die vertragswidrige Vergrößerung und Modernisierung der deutschen Streitkräfte als Antwort auf die Aufrüstung der Sowjetunion darzustellen. Mit dem am 16. März 1935 von der Reichsregierung beschlossenen Gesetz zum Wiederaufbau der Wehrmacht wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Alle tauglichen jungen Männer zog man nun zu einem einjährigen Militärdienst ein, der wenig später auf 2 Jahre verlängert wurde. Bereits 1936 betrug die Friedensstärke des deutschen Landheeres mehr als 500.000 Mann. Die deutsche Luftwaffe hatte mit ihrem Oberbefehlshaber Hermann Göring einen mächtigen Fürsprecher. Göring setzte vor allem auf die Anschaffung von für Angriffsoperationen geeigneten Jagdbombern und Jagdflugzeugen, vernachlässigte hingegen, was sich später während des Krieges rächen sollte, den Ausbau der Luftabwehr. Frankreich, Großbritannien und Italien reagierten besorgt auf die deutsche Rüstungspolitik und schlossen im April 1935 im norditalienischen Kurort Stresa ein Abkommen, in dem sie vereinbarten, in Zukunft gemeinsam gegen Brüche der Versailler Rüstungsbeschränkungen durch Deutschland vorzugehen. Frankreich schloss zudem ein militärisches Beistandsabkommen mit der Sowjetunion ab. Diese eindeutigen Warnungen an Hitler wurden jedoch schnell wieder durch den Abschluss eines deutsch-britischen Flottenabkommens im Juni 1935 relativiert. Großbritannien stimmte der Vergrößerung der deutschen Kriegsflotte zu, deren Stärke nun etwas mehr als ein Drittel der britischen betragen durfte. Man hoffte, durch dieses Zugeständnis einen ähnlichen Rüstungswettlauf wie vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu verhindern. Für Hitler war es lediglich eine Ermutigung, den eingeschlagenen Weg des massiven und wirtschaftlich rücksichtslosen Ausbaus des deutschen Militärs fortzusetzen. Sowohl Heer als auch Luftwaffe und Marine wurden für die Führung von Angriffskriegen ausgerüstet. Besonderen Wert legte man auf die Ausstattung mit modernster Kriegstechnik. Dem Heer sollte es durch eine weitgehende Motorisierung möglich sein, unterstützt von der Luftwaffe, den Gegner schnell zu überrumpeln. Um potenziellen Gegnern überlegen zu sein, setzte man auf die Entwicklung neuartiger Waffensysteme wie Raketen. Die deutsche Marine sollte fähig sein, eine mögliche britische Seeblockade zu brechen. Die fortschrittliche Ausstattung und die Anwendung neuer Kriegstaktiken waren Ursache für die schnellen Erfolge der deutschen Wehrmacht am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Bemerkenswertes: Die Legion Condor. Die Legion Condor war ein deutscher, überwiegend aus Einheiten der Luftwaffe bestehender militärischer Verband, der während des Spanischen Bürgerkriegs 1936 bis 1939 auf der Seite des faschistischen Generals Franco kämpfte. Die Deutschen nutzten diesen Krieg, um ihr neues Militärgerät zu erproben und militärische Erfahrungen zu sammeln. Am 27. April 1937 zerstörten Bomber der Legion Condor die im spanischen Baskenland gelegene Stadt Guernica. Der Angriff erforderte viele zivile Opfer, er löste weltweiten Protest aus und ließ die Schrecken künftiger Kriege erahnen. Die Volksgemeinschaft. Ziel der Nationalsozialisten war die Schaffung einer Volksgemeinschaft, die alle Deutschen einen und die althergebrachten Standesunterschiede innerhalb des Volkes überwinden sollte. Alles Trennende sollte einem neuen deutschen Gemeinschaftsgefühl weichen. Getreu dem Motto »Du bist nichts, dein Volk ist alles«, hatte sich der Einzelne dem vermeintlichen Willen der Gemeinschaft unterzuordnen. Worin Wille und Wohl des Volkes bestanden, diktierten freilich einzig und allein die Machthaber. Die Schaffung der Volksgemeinschaft bedeutete die totale Vereinnahmung jedes Einzelnen für die Nation und somit den Verlust des Rechts, über das eigene Schicksal selbst bestimmen zu können. Allerdings konnte nur, wer zur deutschen Blutsgemeinschaft gehörte, auch Teil der deutschen Volksgemeinschaft sein. Artfremde, wie Juden, Sinti und Roma, alle Fremdvölkischen, wurden ausgeschlossen. Aber auch Behinderte, Homosexuelle und Andersdenkende waren unerwünscht. Teil der Volksgemeinschaft zu sein hieß, sich bedingungslos zur nationalsozialistischen Weltanschauung zu bekennen. Eine große Bedeutung wurde hierbei der Erziehung der Volksgenossen beigemessen. Bereits im frühen Kindesalter begann man den Deutschen die nationalsozialistische Weltanschauung einzuimpfen. Jungen im Alter von 10 Jahren sollten deshalb dem deutschen Jungvolk beitreten, um mit 14 von der Hitlerjugend HJ übernommen zu werden. Ähnliches galt für die Mädchen. Sie waren im Alter von 10 bis 13 Jahren als Jungmädel und danach im Bund Deutscher Mädel BDM organisiert. In diesen Jugendorganisationen wurden die Kinder und Jugendlichen auf ihre späteren Aufgaben im nationalsozialistischen Staat vorbereitet. Den Jungen vermittelte man auf spielerische Art vor allem militärische Kenntnisse und Fertigkeiten, damit aus ihnen später begeisterte Soldaten würden. Die Mädchen wurden auf ihre künftige Mutterrolle vorbereitet. Die Mitgliedschaft in HJ und BDM war zunächst freiwillig, 1939 wurde sie zur Pflicht. Ab 1935 mussten alle jungen Männer einen ihrem Wehrdienst vorangehenden 6-monatigen Arbeitsdienst ableisten. Auch der Reichsarbeitsdienst diente nach Vorstellung der Nationalsozialisten der Verwirklichung einer Volksgemeinschaft. Junge Frauen leisteten diesen Ehrendienst am deutschen Volke bis 1939 nur auf freiwilliger Basis. Auch von nationalsozialistischen Kundgebungen und Massenveranstaltungen versprach man sich die Festigung der Volksgemeinschaft. Dazu zählte der jährlich in Nürnberg abgehaltene Reichsparteitag der NSDAP. Zudem erfanden die Nationalsozialisten neue Feste und Feiertage, beispielsweise die Sonnwendfeiern oder, wie im Fall der Jugendweihe und des 1. Mai, sie deuteten bereits vorhandene in ihrem Sinne um. Zu den neu eingeführten Feiertagen zählten unter anderem der Tag der Machtergreifung und der Führergeburtstag. Durch die Einführung eines dem Kirchenjahr nach empfundenen Feierkalenders sollten die christlichen Feste überdeckt und mit der nationalsozialistischen Weltanschauung tief in den Alltag der Menschen eingedrungen werden. Dass der Begriff Volksgemeinschaft auch Leidensgemeinschaft bedeutete, dämmerte vielen Deutschen erst nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Das Volk hatte bald, als das Kriegsglück sich zu wenden begann, die Zeche für Hitlers Eroberungsgelüste zu zahlen. Nun appellierte die nationalsozialistische Propaganda vor allem an die Opferbereitschaft der Volksgemeinschaft. Bemerkenswertes: Kraft durch Freude. Die Nationalsozialisten waren sich im Klaren darüber, dass Zwang allein nicht ausreichte, um die Deutschen zu einer Volksgemeinschaft zusammenzuschweißen. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, KDF, hatte in erster Linie die Aufgabe, die Arbeiterschaft für den Nationalsozialismus zu gewinnen. KDF bot ein umfangreiches Freizeitprogramm an, wozu unter anderem Theateraufführungen, Wanderungen und Kreuzfahrten auf KDF-eigenen Schiffen zählten. Auf der Insel Rügen begann man den Bau des KDF-Seebades Prora, das 20.000 Urlaubern Platz bieten sollte. Im Auftrag der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude wurde ein preisgünstiger Volkswagen entwickelt. Viele wurden ermutigt, bereits im Voraus das Fahrzeug zu ordern und in Raten abzubezahlen. Aufgrund des Kriegsausbruchs erhielt jedoch nicht ein einziger der 336.000 Besteller seinen KDF-Wagen. Seine millionenfache Verbreitung fand das ursprünglich als KDF-Wagen geplante Fahrzeug nach dem Krieg unter der Bezeichnung VW Käfer. Bauten des Dritten Reiches. Auch im Bereich der Architektur ging es den Nationalsozialisten darum, ihren Herrschaftsanspruch deutlich zu machen. Besonders von Strömungen wie dem als marxistisch und jüdisch bezeichneten Bauhausstil wollte man sich abgrenzen. Die im Auftrag des Regimes errichteten Bauten sollten die nationalsozialistische Weltanschauung darstellen. Sie sollten beim Betrachter ein Gefühl von Ehrfurcht und Bewunderung erzeugen und den Eindruck vermitteln, ähnlich wie das Dritte Reich selbst für die Ewigkeit geschaffen worden zu sein. Um dies zu erreichen, wurden Vorbilder benutzt, die man in der Herrschaftsarchitektur verschiedener Epochen, vor allem in der Antike und im Mittelalter, fand. Dabei sollten die Bauten des Dritten Reichs sowohl das Traditionsbewusstsein als auch den Fortschrittsglauben des Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen. Adolf Hitler, der ja in jungen Jahren selbst hatte Künstler werden wollen, besaß eine besondere Vorliebe für die Architektur und beschäftigte sich gern und viel mit Fragen der Gestaltung einzelner Gebäude und der Planung ganzer Städte. 1937 erteilte Hitler den Auftrag, Berlin umzugestalten und binnen weniger Jahre in Germania, die Hauptstadt des zu errichtenden germanischen Weltreichs, zu verwandeln. Dieser in all seinen Einzelheiten größenwahnsinnige Plan umfasste unter anderem die Errichtung von als Achsen zum Stadtinneren führenden Aufmarschstraßen, eines monumentalen Triumphbogens und einer 180.000 Menschen Platz bietenden, beinahe 300 Meter hohen großen Halle. Der Ausbruch des Krieges verhinderte die Umsetzung der meisten Bauvorhaben, wozu auch die vorgesehene umfangreiche Umgestaltung Münchens, der Hauptstadt der Bewegung, gehörte. Für Planung und Durchführung dieser Baumaßnahmen in Berlin war Albert Speer zuständig, den Hitler Anfang 1937 zum Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt ernannt hatte. Speer hatte Architektur in Karlsruhe, München und Berlin studiert und war 1931 in die NSDAP eingetreten. Zu seinen ersten Aufträgen gehörte der Umbau von Goebbels Gauleitersitz in Berlin. Auch mit den Rahmengestaltungen von großen Parteiveranstaltungen wurde er beauftragt. Hitler zeigte sich begeistert von der Arbeit des jungen Architekten und so wurde Speer bald zu einem häufigen Gast und Begleiter des Führers. Die beiden tauschten sich regelmäßig vor allem über Bauvorhaben aus. Die Nähe zu Hitler ließ Speer schnell zum obersten Architekten des Dritten Reichs werden. In seiner späteren Funktion als Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion gelang es ihm, den am Ende des Krieges von Hitler erlassenen Nero-Befehl zu verhindern, demzufolge alle Versorgungseinrichtungen Deutschlands zu zerstören wären, damit sie nicht dem Feind in die Hände fallen würden. In Nürnberg wurde Speer, der sich zu seiner Schuld bekannte, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach dem Krieg gelang es ihm, sich als durch Hitler Verführten darzustellen. Bemerkenswertes: Ordensburgen. Für die Erziehung ihres Führernachwuchses errichtete die NSDAP ab 1933 insgesamt 3 Ordensburgen: in Vogelsang in der Eifel, in Falkenburg, Pommern und in Sonthofen im Oberallgäu. Schon durch die Verwendung der Bezeichnung Ordensburg wollte man eine Verbindung zum Mittelalter herstellen, das von den Nationalsozialisten zu einer idealen Epoche der deutschen Geschichte verklärt wurde. Die Ordensburgen, die an eine Mischung von neuzeitlicher Militärkaserne und mittelalterlicher Burg erinnerten, befanden sich an abgelegenen Orten in malerischer Landschaft. In dieser Abgeschiedenheit wurden hinter dicken Steinmauern als Ordensjunker bezeichnete Nachwuchskräfte der Partei ausgebildet. Maßgeblich bei der architektonischen Gestaltung war der Gedanke, dass diese Burgen ein Sinnbild der Größe und der Würde der nationalsozialistischen Weltanschauung sein sollten. Kunst ist, was dem Führer gefällt. Der nationalsozialistische Kunstwille. Ob in der Malerei, in der Literatur, in der Bildhauerei, am Theater oder in der Musik. Kunst war nur das, was der Führungsriege gefiel und hatte grundsätzlich politisch-propagandistische Aufgaben zu erfüllen. Adolf Hitler, selbst verhinderter Maler, bestimmte den Geschmack. Kleinbürgerlich, rückwärtsgewandt, gegen alles Abstrakte gerichtet, das nicht auf Anhieb klar zu entziffern war. Die offizielle Kunst der NS-Zeit hat außer wenigen Filmen und noch weniger Bauten nichts hervorgebracht, das von bleibendem Wert war. Viele bedeutende Künstler flohen vor den Nationalsozialisten oder wurden von ihnen verhaftet und mit Berufsverboten belegt. Gleichzeitig wollte das NS-Regime die Kunst in den Dienst seiner Propaganda stellen, fand aber kaum Künstler, die sowohl begabt als auch parteitreu waren. Viele große Künstler sollten daher durch drittklassige, parteitreue Kunstschaffende ersetzt werden. Eine einheitliche nationalsozialistische Kunst gab es nicht. In der Bildhauerei waren monumentale Statuen von heldenhaften Kriegertypen gefragt. Arno Breker wurde wegen der Wucht und Willenhaftigkeit seiner Plastiken zum Lieblingsbildhauer Hitlers. Ähnliche Werke schuf Josef Thorak. Beide waren nach 1945 künstlerisch bedeutungslos. Reste ihres Schaffens findet man zum Beispiel am Berliner Olympiastadion oder am ehemaligen Atelier Thorax in Baltham bei München. Monumentale Helden zeigte auch die Malerei, die sich daneben völkischen Motiven in romantischer Verklärung, Bauern bei der Feldarbeit, Arbeiter voll Schaffenskraft und später der Kriegsdarstellung widmete. Besonders der Maler Adolf Ziegler wurde von Hitler begünstigt. Der Meister des gekräuselten Schamhaars, wie er für seine geschmacklos biederen Frauenakte genannt wurde, wurde 1933 Professor an der Münchner Kunstakademie, war von 1936 bis 1943 Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste und hatte 1937 den Auftrag, alle Werke der modernen und kritischen Kunst, entartete Kunst, aus den Museen zu entfernen. In der Literatur war der Mangel an fähigen Schriftstellern ebenso spürbar. Was an offiziell geduldetem Nachwuchs emporkam, schrieb meist Lobeshymnen auf den Führer. In allen Literaturgattungen wurde das Besingen der neuen Zeit zur Hauptaufgabe der Schriftsteller. Es ist bezeichnend für den Tiefstand, den die deutsche Literatur im Nationalsozialismus erreichte, dass das meistverkaufte Buch dieser Zeit Hitlers 1925 erschienene Programmschrift Mein Kampf war. Ein Buch, das die meisten Familien besaßen. Seit 1935 bekamen es Hochzeitspaare zur Trauung geschenkt, das aber kaum jemand gelesen hat. Am Theater und in der Musik fanden sich zwei gegensätzliche Tendenzen. Zwar gelang es sowohl dem Propagandaminister Joseph Goebbels als auch dem prunksüchtigen Hermann Göring, der neben vielen anderen Funktionen auch über die staatlichen Theater und Orchester Preußens herrschte, einige große Künstler zu verpflichten, die Dirigenten Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan, der Komponist Werner Egk, der Regisseur Heinz Hilpert oder der Schauspieler und Regisseur Gustav Gründgens ließen sich bereitwillig für die Zwecke des NS-Regimes einspannen. Dennoch war das Gebotene oft inhaltlich niveaulos. Dem Theaterpublikum führte man Klassiker, vor allem Schiller, vor, die ideologisch den Vorstellungen des Regimes angepasst wurden. Daneben gab es neue Stücke, die durch platte Lobhudelei für den NS-Staat die Besucherzahlen sinken ließen. Ein besonders erfolgloser Versuch, ein eigenständiges NS-Theater zu schaffen, war das Tingspiel. Das Publikum hatte kein Interesse daran, sich stundenlang dauernde Massenspektakel anzusehen, die angeblich auf germanischen Mythen beruhten. Daneben spielten internationale Spitzenorchester unter der Leitung gefeierter Dirigenten die Musik der Romantik, Werke von Hitlers Lieblingskomponisten Richard Wagner und auch Werke aktueller NS-Künstler, die meist erfolglos versuchten, den Stil der Romantik zu kopieren. Bemerkenswertes: Bücher von NS-Größen. Joseph Goebbels versuchte sich als Schriftsteller und schrieb den Roman Michael, der keinen Verleger fand und erst 1929 im NSDAP-eigenen Verlag erschien. Alfred Rosenberg sah sich als Philosoph und schrieb Der Mythos des 20. Jahrhunderts, was sogar Hitler missfiel. Entartete Kunst. Die Ausstellung Entartete Kunst wurde am 19. Juli 1937 in München eröffnet. Sie versammelte über 650 Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Bücher der Moderne, die vorher im Besitz öffentlicher Museen gewesen waren. Erklärtes Ziel war es, der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, dass diese moderne Kunst nicht mehr als Kunst zu bezeichnen sei. Sie sei undeutsch, entartet und ein Zeichen der Kulturzersetzung, wie Hitler selbst es nannte. Die Ausstellung Entartete Kunst ging hervor aus einer schon länger dauernden Konfrontation zweier künstlerischer Orientierungen, der Moderne und dem nationalen Realismus. Schon Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Deutschland ein intensiver Nationalismus. Spätestens um 1920 war die angebliche Überlegenheit der Deutschen auch auf kulturellem Gebiet, wie zum Beispiel der bildenden Kunst, gesucht worden. In einer Zeit, in der eine Vielzahl künstlerischer Stilrichtungen und Gruppierungen entstand und Künstler sich in ihren Werken mit den oft traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges auseinandersetzten, reagierte ein Teil der Öffentlichkeit mit immer mehr Unverständnis. Das Interesse vieler Künstler, wie zum Beispiel das der Dresdner Gruppe Die Brücke, für die Kunst der Völker Afrikas oder Ozeaniens, stieß bei dem eher zum nationalen Realismus neigenden Bürger auf Ablehnung und Befremden. Die nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchenden Kunstwerke der Expressionisten, Kubisten, Surrealisten und Dadaisten vermittelten dem einfachen Betrachter oft einen überintellektuellen und elitären Eindruck. Die häufig eher internationalen Interessen der Künstler, welche Inspiration und Dialog auch bei und mit Künstlern aus anderen Ländern suchten, stießen offen auf den sich verstärkenden und immer aggressiveren Nationalismus. Diese Verhärtung der Gegensätze wurde immer stärker und führte dazu, dass die Nationalsozialisten schon 1933 kulturell Andersdenkende genauso verfolgten wie politische Gegner. Den von Hitler formulierten Säuberungskrieg leitete Joseph Goebbels, der 1933 zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt wurde. Die Säuberung bestand darin, die Werke moderner Künstler aus den Sammlungen der öffentlichen Museen zu entfernen. Dabei richtete man sich nicht nach ihrer politischen Orientierung oder ihrer Abstammung. Von den als entartet ausgestellten Künstlern waren nur 6 jüdischen Ursprungs. Entfernt wurde grundsätzlich alles, was vor 1933 entstanden war und zur Moderne gezählt wurde. Was nicht für die Ausstellung ausgewählt wurde, wurde ins Ausland verkauft. Die Erlöse wurden direkt in die Rüstungsindustrie gesteckt. Aber die Nationalsozialisten beschränkten sich nicht auf die Säuberung der Museen von unerwünschter Kunst. Ihre Observierung und Regulierung erstreckte sich auf alle Bereiche des kulturellen Lebens im Dritten Reich. Neben der Verteufelung der Moderne förderte Hitler, teilweise persönlich, den nationalen Realismus. Diese Zweiteilung von Kunstverständnis zeigt sich 1939 in der fast gleichzeitigen Eröffnung der Ausstellung Entartete Kunst und der großen deutschen Kunstausstellung. In der einen sollte dem Besucher vor Augen geführt werden, was undeutsche Kunst sei, in der anderen für Deutschland repräsentative Kunst versammelt werden. In der Ausstellung Entartete Kunst sollte dem Betrachter, anders als in der Parallelausstellung, keine Möglichkeit zur eigenen Interpretation gelassen werden. Jeder Raum und jedes Bild wurde mit erklärenden Texten versehen, die die Abartigkeit noch einmal schriftlich ausdrückten. Die Künstler wurden nicht nur geschmacklich verurteilt, sondern man versuchte auch nachzuweisen, dass ihre Werke die Merkmale von Geisteskranken trugen. Wie auch im Umgang mit der jüdischen Bevölkerung ging es grundsätzlich darum, das Schaffen der kulturell Andersdenkenden und sie selbst als gegen die Natur darzustellen. Deshalb wird auch im Titel der Ausstellung die Mutation dieser Kunst in den Mittelpunkt gestellt. Bemerkenswertes: Besuchermagnet. In den 4 Monaten ihrer Ausstellung in München zog die Entartete Kunst 2 Millionen Besucher an. Danach wurde sie 3 Jahre lang als Wanderausstellung gezeigt. Während dieser Zeit sahen sie noch einmal fast 1 Million Besucher. Man hält es heute für wahrscheinlich, dass viele Deutsche die Ausstellung besuchten, weil sie ahnten, dass es die letzte Möglichkeit sein würde, die Künstler der Moderne in Deutschland ausgestellt zu sehen. Die Rolle der Frau im Dritten Reich. Das Frauenbild, das die Nationalsozialisten vertraten, wird in fast allen Bereichen des Alltagslebens des Dritten Reiches deutlich. Die deutsche Frau sollte eine treue, gebärfreudige Gefährtin ihres Mannes sein, die genau zu wissen hatte, wo ihr hauptsächlicher Einsatzort war: am heimischen Herd. So enthielt beispielsweise ein Fragebogen, den heiratswillige SS-Angehörige auszufüllen hatten, Fragen nach der Häuslichkeit und Kinderfreundlichkeit der Auserkorenen. Die NSDAP betrieb einen regelrechten Mutterkult, denn das aufstrebende deutsche Volk brauchte nach Überzeugung der Machthaber vor allem Menschen. Dies wurde in bitterer Form im Zweiten Weltkrieg bestätigt, als die Liste der gefallenen deutschen Soldaten immer länger wurden. Diese Verherrlichung der Mutterschaft stellte nicht nur eine Reduzierung der Frauen auf ihre biologischen Eigenschaften dar, sondern war auch zutiefst rassistisch. Eine ehrenhafte Frau hatte das deutsche Blut zu schützen und sich folglich nur mit erbgesunden Ariern einzulassen. Dabei war es den Machthabern gleichgültig, ob die Kinder ehelich oder unehelich zur Welt kamen. Zur Erhöhung der Geburtenrate errichtete die SS sogenannte Lebensbornheime. Oberste Frauenvertreterin des Dritten Reiches war die 1902 im badischen Adelsheim geborene Gertrud Scholz-Klink. 1934 übernahm sie die Leitung der NS-Frauenschaft. Diese veranstaltete Kurse, in denen junge Frauen unter anderem das Führen eines Haushalts, Gesundheitspflege und Kindererziehung nahegebracht wurden. Die NS-Frauenschaft und das Deutsche Frauenhilfswerk hatten insgesamt 14 Millionen Mitglieder. Ziel dieser Organisationen war es, die deutschen Frauen für den Nationalsozialismus zu vereinnahmen. Eine Abteilung der NS-Frauenschaft kümmerte sich ausschließlich um die weltanschauliche Schulung und Erziehung, denn die deutschen Frauen sollten zu treuen Nationalsozialistinnen erzogen werden. Die 1933 eingeführten Ehestandsdarlehen belohnten diejenigen Frauen, die sich zur Heirat entschlossen und ihren Arbeitsplatz aufgaben, um sich häuslichen Tätigkeiten zu widmen. So sank der Frauenanteil in der Arbeitswelt. Ein gewünschter Nebeneffekt war die Schönung der Arbeitslosenstatistik, da die so frei gewordenen Stellen nun mit zuvor unbeschäftigten Männern besetzt werden konnten. Hausfrauen wurden nicht als Arbeitslose gewertet. Als jedoch, vor allem durch die Aufrüstung, Mitte der 30er Jahre ein Arbeitskräftemangel entstand, stellte man auch wieder verstärkt Frauen ein. Gertrud Scholz-Klink beschrieb ihr Rollenbild im Herbst 1939 folgendermaßen: Wenn es das Ziel nationalsozialistischer Männergemeinschaften ist, Männer zu soldatischer und ritterlicher Haltung zu erziehen, so wollen wir versuchen, Frauen mit mütterlichen Herzen heranzubilden. Beide gehören zusammen und brauchen einander. Nach dem Kriegsausbruch erklärten die Nationalsozialisten das ganze deutsche Volk zu einer Kampfgemeinschaft. Der Mann sollte als Soldat an der Front und die Frau als Kämpferin an der Heimatfront Dienst leisten. Bald setzte man die Frauen ungeachtet ihrer mütterlichen Pflichten in allen Bereichen ein. In Rüstungsfabriken leisteten Frauen Arbeitszeiten ab, die oft das Doppelte vom heutigen Pensum betrugen. Die deutschen Frauen hatten, da sie das Gros der Heimatfront stellten, besonders stark unter dem von Hitler entfachten Krieg zu leiden, der bald in Form von ständigen Bombenangriffen auf Deutschland zurückschlug. Auch Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkrieges betrafen in erster Linie die Frauen. Bemerkenswertes: Das Mutterkreuz. Vor allem mit dem Ziel, die deutsche Geburtenrate zu erhöhen, führte die NSDAP 1938 das Ehrenkreuz der deutschen Mutter ein. Kinderreiche Frauen sollten so öffentlich geehrt und zu Vorbildern erklärt werden. Diese äußerlich einem militärischen Verdienstorden nachempfundene Auszeichnung wurde millionenfach in bronzener, silberner und goldener Ausführung verliehen. Ein bronzenes Mutterkreuz erhielt eine Frau, die mindestens 4, ein silbernes eine Frau, die mindestens 6 Kinder geboren hatte. Die goldene Variante wurde Müttern mit 8 oder mehr Kindern verliehen. Anfangs hatte man erwogen, den ausgezeichneten Frauen auch einen Ehrensold zu zahlen. Als sich herausstellte, dass dadurch enorme Kosten entstanden wären, nahm die NSDAP jedoch wieder Abstand von dieser Idee. Die Kirchen im Dritten Reich. Anfang der 30er Jahre gelang es der NSDAP, Einfluss auf einen Teil der evangelischen Christen zu gewinnen. Die 1932 gegründete evangelische Glaubensbewegung Deutsche Christen, DC, stellte den Versuch dar, nationalsozialistisches Gedankengut mit christlichen Überzeugungen zu einem positiven Christentum zu verschmelzen. Die Katholiken standen dem Nationalsozialismus hingegen weitgehend ablehnend gegenüber. Ihre Kirche hatte 1932 die Mitgliedschaft in der NSDAP sogar als unvereinbar mit dem christlichen Glauben erklärt. Die Machtübernahme Hitlers führte zu einer Spaltung der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Errichtung einer nationalsozialistischen Diktatur wurde von vielen Protestanten als Rückkehr zu Sittlichkeit und Ordnung missdeutet und aus diesem Grunde begrüßt. Dennoch regte sich auch Widerstand innerhalb protestantischer Kreise, die sich gegen die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten wehrten. Nachdem im September 1933 ein nationalsozialistischer Pfarrer zum Reichsbischof der Evangelischen Kirche Deutschlands gewählt worden war, entstand aus Protest die Bekenntnisbewegung. Durch ihren Anspruch, das wahre, dem Nationalsozialismus fernstehende protestantische Christentum zu vertreten, verhinderten die bekennenden Christen die völlige Gleichschaltung der evangelischen Kirche. Namhafte Vertreter der bekennenden Kirche waren die Pastoren Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer. In der Hoffnung, die katholische Kirche vor Übergriffen der Nationalsozialisten zu schützen, entschloss sich der Vatikan zum Abschluss eines Konkordats mit dem Deutschen Reich. In diesem am 20. Juli 1933 unterzeichneten Staatsvertrag vereinbarten beide Seiten eine Art Waffenstillstand. Das Reichskonkordat sicherte den Katholiken unter anderem das Recht auf freie Glaubensausübung zu, garantierte den Schutz des Kirchenbesitzes und den Fortbestand katholischer Bildungseinrichtungen. Im Gegenzug erklärte die katholische Kirche, sich fortan auf unpolitische Tätigkeiten zu beschränken. Der Vertrag bedeutete eine Aufwertung Hitlers. Erschien es doch vielen, als sei nun die Ächtung der nationalsozialistischen Bewegung durch den Vatikan aufgehoben. Für den deutschen Katholizismus erwies sich der Vertrag jedoch keineswegs als wirkungsvoller Schutz. Hitler hatte nicht vor, sich an die Vereinbarungen des Konkordats zu halten und setzte seine katholikenfeindliche Politik fort. Die nationalsozialistische Propaganda bezeichnete die katholische Kirche als von Rom gelenkt und undeutsch. Terrorakte gegen Katholiken häuften sich. In Berlin wurde der dortige Leiter der Laienbewegung Katholische Aktion im Juni 1934 ermordet. 1937 beklagte sich Papst Pius XI. Öffentlich über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland und kritisierte scharf die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Es ist umstritten, inwieweit das im NSDAP-Programm geforderte positive Christentum nur einen Zwischenschritt zum Ziel der völligen Vernichtung der christlichen Lehre bedeuten sollte. Dass ein mit Wahrhaftigkeit gelebtes Christentum auf jeden Fall fundamental der nationalsozialistischen Weltanschauung widersprach, wurde rasch deutlich. So wurde von den Nationalsozialisten beispielsweise das christliche Gebot der Nächstenliebe als Schwäche gebrandmarkt, passte es doch so gar nicht zu dem Wunschbild einer harten Kämpfernatur. In einer Propagandaschrift der NSDAP 1938 hieß es: Das Ideal des germanischen Menschen ist der körperlich, geistig, seelisch überlegene, stolze Kämpfer, der Held, der Führer. Das Ideal des Christentums sei hingegen der körperlich gebrochene, sich selbst erniedrigende und zerfleischende Büßer, der Heilige. Die nationalsozialistische Hetze gegen das Christentum schien nicht ihre Wirkung zu verfehlen. Sie führte zwischen 1937 und 1940 zu einer großen Anzahl von Kirchenaustritten. Bemerkenswertes: Der Begriff Gottgläubigkeit. Gern bezeichneten sich SS-Angehörige als gottgläubig. Der Begriff lieferte den Ersatz für die durch die Abkehr von den christlichen Kirchen entstandene spirituelle Leerstelle. Ausgetretene konnten nun mit dem Verweis auf ihre Gottgläubigkeit dem Vorwurf entgegentreten, Ungläubige zu sein. Gottgläubig war jedoch letztendlich ein leerer, beliebiger Begriff. Er beinhaltete keine klaren Vorstellungen von einer verbindlichen Moral- und Heilsordnung und war leicht mit nationalsozialistischen Vorstellungen aufladbar. Die Olympischen Spiele 1936. 1931 hatte das damals noch demokratische Deutschland den Zuschlag für die Ausrichtung der für das Jahr 1936 geplanten 11. Olympischen Spiele erhalten. Nach der Machtübernahme Hitlers mehrten sich im Ausland die Stimmen, die eine Neuvergabe der Spiele forderten. So stellte beispielsweise der Schriftsteller Heinrich Mann öffentlich die Frage, ob ein Staat wie das Deutsche Reich, der die Menschenrechte missachte, der heimlich den Krieg vorbereite und nur durch seine verlogene Propaganda existiere, den friedlichen und freiheitlichen olympischen Gedanken achten könne. Mann sagte voraus, dass die an den Olympischen Spielen in Berlin teilnehmenden Sportler nichts anderes sein würden als Gladiatoren, Gefangene und Spaßmacher eines Diktators, der sich bereits als Herr dieser Welt fühlt. Obwohl spätestens seit Einführung der Nürnberger Rassengesetze im September 1935 der verbrecherische Charakter Hitler-Deutschlands offensichtlich war, blieb das Olympische Komitee bei seiner Entscheidung, die Spiele im nationalsozialistischen Deutschland stattfinden zu lassen. Es kam bei dieser Veranstaltung sogar zu einem Teilnehmerrekord. Sportler aus 49 Nationen reisten zu den Wettkämpfen nach Deutschland. Einige internationale Sportverbände und ins Ausland geflohene deutsche Intellektuelle befürchteten, die Nationalsozialisten könnten die Olympischen Spiele zum Zweck der Selbstdarstellung missbrauchen. Diese Befürchtungen bestätigten sich. Olympia 1936 wurde zu einem Propagandaerfolg Hitlers. Mit großem Aufwand wurde den Besuchern das trügerische Bild eines fortschrittlichen, erfolgreichen und vor allem friedliebenden Deutschland vermittelt. Das Land spielte den vollendeten Gastgeber. Eigens für die Feierlichkeiten geschaffene Monumentalbauten sollten von der Überlegenheit des Nationalsozialismus künden. Das Berliner Reichssportfeld umfasste unter anderem ein Olympiastadion für 90.000 Zuschauer sowie einen Aufmarschplatz für 250.000 Personen. Die Sportler der 49 teilnehmenden Staaten wurden in einem modernen Olympiadorf untergebracht. Die deutsche Filmemacherin Leni Riefenstahl, 1902 bis 2003, setzte in ihren Propagandafilmen Fest der Völker und Fest der Schönheit die Veranstaltung in Szene. Auch wurde das neue Medium Fernsehen für die Übertragung der Olympischen Spiele eingesetzt. Der nationalsozialistische Gestaltungswille führte auch zu einigen Neuerungen im Ablauf. Erstmals wurden die Spiele mit der Entzündung der Olympischen Flamme eröffnet. Die dafür verwendete Olympische Fackel wurde zuvor von tausenden Fackelläufern von Athen zum Eröffnungsort der Spiele getragen. Ein bis heute gepflegtes Ritual. Die sportlich erfolgreichste Nation war das Gastgeberland. Die deutschen Sportler errangen 33 Goldmedaillen, 26 Silbermedaillen und 26 Bronzemedaillen. Allein der Turner Konrad Frey erkämpfte 3 Goldmedaillen, 1 Silbermedaille und 2 Bronzemedaillen. Während der Olympischen Spiele untersagten die Machthaber jegliche Hetzpropaganda. So wurden beispielsweise die sogenannten Stürmerkästen abmontiert. Kaum war das vermeintliche Fest der Völker aber beendet, kehrte man in Deutschland zur Tagesordnung zurück. Die Verfolgung von Juden und anderen Randgruppen wurde mit unvermindertem Eifer fortgesetzt. Bemerkenswertes: Die überlegene weiße Rasse? Erfolgreichster Sportler der 1936 in Berlin ausgetragenen Olympischen Sommerspiele war der US-Amerikaner James Cleveland, Jesse Owens. Er gewann insgesamt 4 Goldmedaillen. Die Tatsache, dass es sich bei diesem Leichtathleten um einen farbigen Sportler handelte, widerlegte für jeden sichtbar den nationalsozialistischen Glaubenssatz von der Überlegenheit der weißen Rasse. Der Vierjahresplan. Während seiner Wahlkampfreden im Frühjahr 1933 hatte Adolf Hitler immer wieder verkündet, dass ihm 4 Jahre genügen würden, um die Probleme Deutschlands zu lösen. 1936 griff er diese platte Propagandaparole wieder auf und forderte in einer geheimen Denkschrift, dass binnen 4 Jahren Deutschland in die Lage versetzt werden sollte, Krieg zu führen. Die kriegerische Durchsetzung außenpolitischer Ziele war schließlich zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie. Adolf Hitler beauftragte Hermann Göring mit der Durchsetzung dieses zweiten Vierjahresplanes. Göring nutzte seine neue Zuständigkeit für den Wirtschaftsbereich, um seine Machtposition im Dritten Reich zu stärken und baute zur Umsetzung dieses Wirtschaftsplans eine vorrangig mit Nationalsozialisten besetzte Kontrollbehörde auf. Um erfolgreich Krieg führen zu können, mussten zum einen Heer, Luftwaffe und Marine innerhalb kurzer Zeit vergrößert und modernisiert werden. Zum anderen hielten es die Nationalsozialisten für notwendig, die deutsche Wirtschaft autark zu machen, das heißt, unabhängig von Einfuhren und somit unempfindlich gegen eine Unterbrechung der Handels- und Versorgungswege. Nicht noch einmal wollte man die Erfahrung des Ersten Weltkriegs machen, als die deutsche Wirtschaft durch die britische Seeblockade stark beeinträchtigt wurde. Alle kriegsnotwendigen Rohstoffe sollten in Zukunft innerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs gewonnen werden. Da Deutschland kaum die Möglichkeit zur Förderung eigenen Erdöls hatte, wurde die Produktion künstlicher Treibstoffe vorangetrieben. Zudem erfand man ein Verfahren zur Herstellung von Gummi. Um Stahl für deutsche Panzer produzieren zu können, widmete man sich auch dem Abbau sauren Eisenerzes. Deutsche Wissenschaftler hatten zuvor eine Methode zur Verhüttung dieses minderwertigen Erzes entwickelt. Wirtschaftlich profitierten besonders die Rüstungsbetriebe und deren Zulieferer sowie Chemieunternehmen wie die IG Farben vom Vierjahresplan, weniger die Erzeuger anderer Produkte. Die Umstellung der deutschen Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft und die damit verbundene Steigerung der Herstellung kriegswichtiger Güter hatte aber auch einen Mangel an Artikeln des täglichen Lebens zur Folge. Um die Entstehung von Missmut in der Bevölkerung zu verhindern, verkaufte die nationalsozialistische Propaganda den Vierjahresplan als ein Programm zur Sicherung der Volksernährung. Tatsächlich hielt das Regime die Lebensmittelpreise künstlich niedrig. Der Vierjahresplan wurde zudem als Anlass genommen, Juden weiter aus dem deutschen Wirtschaftsleben zu verdrängen. Göring ordnete Ende 1937 an, die Vermögen enteigneter jüdischer Unternehmer dem Staat zukommen zu lassen, wovon ein Großteil in die Rüstung floss. Bemerkenswertes: Die Reichswerke Hermann Göring. Bei den Reichswerken Hermann Göring handelte es sich um eine im Auftrag Hermann Görings gegründete Aktiengesellschaft, die den Auftrag erhielt, die unter dem Salzgittergebiet in großem Umfang lagernden Eisenerze zu fördern und zu verarbeiten. Um die für den Bau und Betrieb der Werke benötigten Arbeitskräfte unterzubringen, plante man eine Großsiedlung. Die nach Görings Wunsch als Hermann-Göring-Stadt bezeichnete Siedlung wurde im August 1942 mit angrenzenden Gemeinden zu Wattenstedt-Salzgitter, heute nur noch Salzgitter, zusammengeschlossen. Nach Kriegsausbruch wurden tausende KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter bei den Reichswerken Hermann Göring zur Sklavenarbeit eingesetzt. Wirtschafts- und Sozialpolitik. Selbst in der NSDAP war man sich nicht immer einig darüber, wofür das Wort Sozialismus im Begriff Nationalsozialismus stand. Schon bald nach Gründung der Partei wurde jedoch deutlich, dass die Bewegung Hitlers nicht gegen den Kapitalismus gerichtet war, wie der herkömmliche Sozialismus, geschweige denn seine Abschaffung anstrebte. Zwar enthielt das Programm der NSDAP Forderungen nach umfangreichen Eingriffen des Staates in das Wirtschaftsgefüge, aber daraus kann nicht auf einen marxistisch aufgefassten Sozialismus geschlossen werden. Die Nationalsozialisten entwickelten nie eine klare Wirtschaftstheorie. Hitler war der Überzeugung, dass sich die Wirtschaft dem Interesse der Nation unterzuordnen hatte. Als die NSDAP an die Macht gelangte, hatte schon die Erholung der deutschen Wirtschaft von der großen Depression eingesetzt. Hitler widmete sich dennoch der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, denn ein zentrales Wahlversprechen der NSDAP war gewesen, die Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Durch groß angelegte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gelang es, die Zahl der 6 Millionen Arbeitslosen bis Ende 1934 auf 2,6 Millionen zu verringern. Viele vormals arbeitssuchende Menschen wurden beim Bau von Autobahnen oder bei staatlichen Einrichtungen wie der Deutschen Reichsbahn eingesetzt. Auch die Einführung des Reichsarbeitsdiensts und der Wehrpflicht führte zu einem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit. Schon 1937 herrschte Vollbeschäftigung und in einigen Bereichen ein Fachkräftemangel. Durch die Senkung der Arbeitslosigkeit hatten sich die Steuereinnahmen stark erhöht. Die massiv angestiegenen Rüstungsausgaben sorgten aber dafür, dass die Verschuldung des Staates immer mehr zunahm. Der 1936 verkündete Vierjahresplan stellte den Übergang zu einer gelenkten Wirtschaft dar. Dabei ging die Wirtschaftslenkung allerdings niemals so weit wie in sozialistischen Planwirtschaften. Der Staat nahm jedoch für sich in Anspruch, die Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung selbst festzulegen. Dabei war es den Nationalsozialisten besonders wichtig, die Kontrolle über kriegswichtige Wirtschaftszweige auszuüben. Obwohl im Dritten Reich die Stundenlöhne und Renten nie die Höhe von 1928-29 erreichten, gelang es den Nationalsozialisten, den Deutschen das Gefühl zu vermitteln, der Lebensstandard der Arbeitnehmer sei verbessert worden. Durch eine Reihe sozialpolitischer Maßnahmen versuchten die Nationalsozialisten, sich noch mehr Zustimmung in der Bevölkerung zu erkaufen. Wie beliebt das NS-Regime 1935 war, lässt sich am Verlauf der Saar-Abstimmung ablesen. Die Saarländer, die seit dem Versailler Vertrag von Deutschland sozusagen abgekoppelt waren und unter dem Schutz des Völkerbundes standen, entschieden sich mit großer Mehrheit für die Rückkehr zum Deutschen Reich. Die Sowjetunion vertrat die Ansicht, der Nationalsozialismus sei ein Handlanger des Finanzkapitals. Hitler und seine Bewegung seien an die Macht gebracht worden, um die Interessen der Kapitalisten durchzusetzen. In Wahrheit besaß der Kapitalismus zur Zeit der Weimarer Republik viel günstigere Entfaltungsmöglichkeiten als unter Hitler. Bemerkenswertes: Der Reichsnährstand. Im September 1933 wurde auf Geheiß des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft, Richard Walter Daré, der Reichsnährstand gegründet. Alle in der deutschen Landwirtschaft, der Lebensmittelerzeugung und dem Lebensmittelhandel beschäftigten Personen wurden zwangsweise zu Mitgliedern dieser der NSDAP angegliederten Organisation. Mithilfe des Reichsnährstandes gelang unter dem von Daré geprägten Leitsatz Blut und Boden die Gleichschaltung der Landwirtschaft. Mit einem gängigen Propagandareim sollte auch dem letzten Deutschen die angebliche Bedeutung der Landwirtschaft für die Volksgemeinschaft klargemacht werden. Das Brot gibt Kraft der Menschenhand, die Kinderschar macht stark das Land. Zweifach ernährt von freien Bauern wird unser Reich Jahrtausend dauern. Die Aufweichung des Versailler Vertrags und die Annäherung an Italien. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, hatte er sehr klare Vorstellungen von den Zielen nationalsozialistischer Außenpolitik. Schon in seinem Buch Mein Kampf schrieb er, dass die Zukunft der Deutschen nur in der Eroberung von Lebensraum im Osten liegen könne. Zunächst galt es jedoch, die Ergebnisse des Schmachfriedens von Versailles zu korrigieren. Dabei kam es Hitler zugute, dass die Siegermächte des Ersten Weltkrieges wenig Interesse hatten, dem wiedererstarkten Deutschland entgegenzutreten. England und die USA beschäftigte eher die Krise zwischen Japan und China, die 1937 in einem offenen Krieg mündete, und Frankreich war aufgrund innerer Auseinandersetzungen außenpolitisch geschwächt. Hinzu kam, dass Deutschland stets betonte, keine kriegerischen Ziele zu verfolgen. Als angeblichen Beweis deutscher Friedfertigkeit unterzeichnete Hitler im Januar 1934 einen 10-jährigen Nichtangriffspakt mit Polen. Als im März 1936 deutsche Truppen das entmilitarisierte Rheinland besetzten, regte sich kaum außenpolitischer Widerstand. Hitler erklärte, sich aufgrund des zwischen Frankreich und der Sowjetunion geschlossenen Beistandspakts nicht mehr an die das Rheinland betreffenden Verträge von Versailles und Locarno, die unter anderem die Entmilitarisierung des Rheinlands vorschrieben, gebunden zu fühlen. Mit der vollständigen Wiedereingliederung des Rheinlandes in das Deutsche Reich hatte Hitler ein wichtiges Ziel erreicht. Doch das war nur der Anfang. Für die Umsetzung der nationalsozialistischen Außenpolitik bedurfte es Verbündeter. Besonders warb Hitler um die Gunst Großbritanniens, indem er einen potenziellen Bündnisgenossen sah. Seiner Vorstellung nach hätten sich die beiden Mächte sehr gut arrangieren und die Welt gemeinsam beherrschen können. Auch als immer deutlicher wurde, dass diese Bemühungen ins Leere liefen, gab Hitler die Wunschvorstellung eines deutsch-britischen Bündnisses nicht auf, begann jedoch auch, nach anderen möglichen Bündnispartnern Ausschau zu halten. Obwohl Hitler ein glühender Verehrer Benito Mussolinis war und die Nationalsozialisten viele Elemente der faschistischen Bewegung übernommen hatten, zählte Italien bis Mitte der 30er Jahre eher zu den Gegenspielern Deutschlands. Als im Juli 1934 von Deutschland ermutigte Nationalsozialisten in Wien die Regierung zu stürzen versuchten, hatte Italien sogar ein militärisches Eingreifen angedroht. Als Mussolini jedoch als Folge seines Angriffs auf Abessinien, Äthiopien, im Oktober 1935 in außenpolitische und wirtschaftliche Isolation geriet, ergriff Hitler die Gelegenheit, den Duce an sich zu binden. Deutschland beteiligte sich nicht an dem Boykott gegen Italien und versorgte es mit dringend benötigten Rohstoffen. Als Ergebnis dieser Annäherung wurde im Oktober 1936 in Berlin ein deutsch-italienisches Abkommen unterzeichnet, das Mussolini wenig später als Achse Berlin-Rom bezeichnete. Das gemeinsame Eingreifen im Spanischen Bürgerkrieg unterstrich für jedermann sichtbar die neue Qualität der deutsch-italienischen Beziehungen. Im Mai 1939 wurde die Achse Berlin-Rom zum Stahlpakt ausgebaut. Der im November 1936 zwischen Deutschland und Japan abgeschlossene Antikominternpakt, dem 1937 auch Italien beitrat, war gegen die Sowjetunion gerichtet. Man verpflichtete sich, gemeinsam die von Moskau gelenkte kommunistische Internationale, Komintern, zu bekämpfen und versprach, falls einer der Vertragspartner in einen Krieg mit der Sowjetunion geriete, neutral zu bleiben. Bemerkenswertes: Der polnische Korridor. Beim polnischen Korridor handelte es sich um einen zwischen 32 und 112 Kilometer breiten Landstreifen, durch den dem wiedererrichteten polnischen Staat ein wirtschaftlich enorm wichtiger Zugang zur Ostsee ermöglicht wurde. Der Korridor umfasste Territorien des deutschen Westpreußens und den größten Teil der ehemaligen preußischen Provinz Posen. Wohl kaum eine Regelung des Versailler Vertrags sorgte für so viel Unmut auf deutscher Seite wie diese. Die Errichtung des Korridors bedeutete nicht nur einen großen Gebietsverlust für Deutschland, sondern auch die Abtrennung Ostpreußens vom Mutterland. Außenpolitik als aggressiver Akt. Annexionen und Appeasement-Politik. Im Laufe des Jahres 1938 wurde immer deutlicher, dass Hitler, um seine außenpolitischen Ziele durchzusetzen, zum Einsatz kriegerischer Mittel bereit war. Hitler hegte schon lange den Wunsch, seine alte Heimat Österreich mit Deutschland zu einem Großdeutschland zu verbinden. Das verbot allerdings der Versailler Vertrag. Nachdem er nicht länger mit dem Widerstand Italiens gegen eine Annexion Österreichs zu rechnen hatte, verstärkte er den Druck. Die Deutschen verlangten die Übergabe der Macht in der Alpenrepublik an die österreichischen Nationalsozialisten. Als man sich in Wien weigerte, befahl Hitler am 12. März 1938 den Einmarsch der Wehrmacht. Der große Jubel der österreichischen Bevölkerung, mit dem die deutschen Truppen empfangen wurden, bewog Hitler, seinen ursprünglichen Plan einer Union mit Österreich zu verwerfen und das Land mit Deutschland gänzlich zu vereinigen. Ermutigt durch den problemlosen Verlauf der Eingliederung Österreichs, wendete Hitler seinen Blick auf die Tschechoslowakei. Diese nach Auflösung der österreich-ungarischen Monarchie 1918-19 entstandene Republik war ein Vielvölkerstaat. Er setzte sich aus einem tschechischen, einem slowakischen und einem rund 3,5 Millionen Menschen starken sudetendeutschen Bevölkerungsteil zusammen. Das nationalsozialistische Deutschland hatte starkes Interesse an der Verschärfung des schwelenden Konflikts zwischen der sudetendeutschen Minderheit und der tschechisch dominierten Regierung. Hitler forderte die Angliederung der sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich und wies Ende Mai 1938 seine Generäle an, im Geheimen eine militärische Zerschlagung der Tschechoslowakei vorzubereiten. Der britische Premierminister Neville Chamberlain versuchte zunächst erfolglos, Hitler auf dem Verhandlungsweg von kriegerischen Handlungen abzuhalten. Am 30. September 1938 stimmten die Vertreter Englands und Frankreichs auf der Münchner Konferenz der Annexion des Sudetengebietes durch Deutschland zu. Münchner Abkommen. Hitler verpflichtete sich im Gegenzug, die restliche Tschechoslowakei unangetastet zu lassen. Wie wenig Hitlers Versprechen wert war, sollte sich knapp 6 Monate später zeigen. Im März 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Prag ein und errichtete das Protektorat Böhmen und Mähren. England und Frankreich beantworteten Hitlers Zerschlagung der Resttschechei mit einer Erklärung, in der sie Polen im Fall eines deutschen Angriffs militärischen Beistand zusicherten. Ansonsten wurden aber gegen Hitlers Vertragsverletzung keine Maßnahmen ergriffen. Nach dem Ersten Weltkrieg war es zur Neugründung des Staates Polen gekommen. Deutschland musste umfangreiche Gebietsabtretungen zugunsten Polens hinnehmen. Ostpreußen hatte dadurch keine Verbindung mehr zum übrigen Deutschen Reich und Danzig war zur freien Stadt erklärt worden. Nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass der junge polnische Staat mit den gewonnenen Gebieten eine beträchtliche deutschsprachige Minderheit einzugliedern hatte, sorgte für ständige Auseinandersetzungen mit seinem westlichen Nachbarn. Im Oktober 1938 bemühte sich Hitler, Polen für ein Bündnis gegen Stalin zu gewinnen. Er forderte zudem die Rückkehr der freien Stadt Danzig ins Reich und eine Autobahnverbindung mit der Provinz Ostpreußen, versprach aber, Polen auf Kosten der Sowjetunion territorial zu entschädigen. Als die polnische Seite Anfang 1939 angesichts der Garantieerklärung der Westmächte endgültig das deutsche Angebot einer solchen Übereinkunft ablehnte, kündigte Hitler den Nichtangriffspakt von 1934 und entschied sich zum Krieg gegen Polen. Am 23. August 1939 unterzeichneten der deutsche und der sowjetische Außenminister einen Nichtangriffspakt. Die Entwicklung kam völlig überraschend. Auch Großbritannien und Frankreich hatten sich bis zuletzt bemüht, gemeinsam mit Stalin eine Anti-Hitler-Koalition zu schmieden. Der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag erhielt ein geheimes Zusatzprotokoll, worin die beiden Parteien die Aufteilung Polens vereinbart hatten. Bemerkenswertes: Appeasement-Politik. Das Verhalten der westlichen Demokratien gegenüber Hitler in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg wird Appeasement-Politik, englisch Appeasement gleich Besänftigung, genannt. Dieser Begriff beschreibt den erfolglosen Versuch, das zunehmend außenpolitisch aggressiv agierende nationalsozialistische Deutschland durch Zugeständnisse zu beschwichtigen und so den Frieden zu wahren. Der große Redner und der stille Experte. Josef Goebbels und Hjalmar Schacht. Josef Goebbels, 1897 bis 1945. Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Dritten Reichs war zweifelsohne Josef Goebbels. Aufgrund einer körperlichen Behinderung nahm er nicht als Soldat am Ersten Weltkrieg teil. Der Klumpfuß sorgte bei Goebbels Zeit seines Lebens für Minderwertigkeitsgefühle, die er unter anderem durch zahlreiche romantische Affären auszugleichen versuchte. Goebbels fühlte sich zu höherem berufen und träumte zunächst von einer Karriere als erfolgreicher Schriftsteller. Anfang der 1920er Jahre schloss er sich, inzwischen Doktor der Literaturwissenschaft, der noch jungen nationalsozialistischen Bewegung an. Nach der Machtergreifung im Frühjahr 1933 war Goebbels als Propagandachef maßgeblich für die Durchdringung des deutschen Volkes mit der nationalsozialistischen Weltanschauung und für die Außenwirkung des Reichs verantwortlich. Als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und als Präsident der von ihm gegründeten Reichskulturkammer kontrollierte Goebbels das deutsche Nachrichtenwesen und Kulturleben. Er stellte sicher, dass nur den Machthabern Genehmes an die Öffentlichkeit drang. Die rund 1000 Beamten seines Ministeriums waren damit beschäftigt, Judenfeindschaft und Hass gegen Andersdenkende zu schüren, sowie die nationalsozialistische Politik in ein positives Licht zu rücken. Mit der Propagandaausstellung »Entartete Kunst« verunglimpfte Goebbels alles, was dem nationalsozialistischen Kunstsinn widersprach. Er hatte großen Anteil an der Stilisierung Hitlers zum beinahe gottgleichen, unfehlbaren Führer der Deutschen, Führermythos. Während des Krieges war Goebbels vornehmlich damit beschäftigt, den Kampfgeist der Deutschen unter anderem durch flammende Rundfunkansprachen aufrechtzuerhalten. Noch in seinem letzten Aufruf an das deutsche Volk Ende April 1945 verkündete Goebbels, während man im Hintergrund schon deutlich die einschlagenden sowjetischen Artilleriegeschosse hörte, dass an den Mauern Berlins der Ansturm der Roten Armee gebrochen werde. Im Vergleich mit der Mehrheit der nationalsozialistischen Führerschaft verfügte Goebbels über intellektuelle Fähigkeiten. Gepaart mit seiner hündischen Ergebenheit gegenüber dem Führer war er einer der nützlichsten und treuesten Weggefährten Hitlers. Einen Tag nach dessen Selbstmord nahm sich Goebbels am 1. Mai 1945 gemeinsam mit seiner Ehefrau das Leben. Seine Frau Magda, auch eine fanatische Nationalsozialistin, hatte die 6 Kinder des Ehepaars zuvor vergiftet. Horace Greeley Hjalmar Schacht, 1877 bis 1970. Hjalmar Schacht, Sohn eines rückgewanderten amerikanischen Staatsbürgers deutscher Abstammung, etablierte sich schon vor dem Ersten Weltkrieg als Bankier und Finanzexperte. In der Weimarer Republik gelang es dem studierten Volkswirtschaftler als Reichswährungskommissar und Reichsbankpräsident, nach der Inflation von 1923 die deutsche Währung zu stabilisieren und das Land aus der Wirtschaftskrise zu führen. 1930 trat Schacht als Reichsbankpräsident zurück, nachdem er mit der Reichsregierung in Konflikt geraten war. Hitler ernannte ihn nach der Machtübernahme erneut zum Reichsbankpräsidenten und 1934 zum Wirtschaftsminister, ein Amt, das er bis 1937 innehatte. Schacht, der den Ruf eines erfahrenen Wirtschaftsfachmanns genoss, beim Aufbau des nationalsozialistischen Staates mit einzubinden, erwies sich als kluger Schachzug. Er nahm vielen die Angst, Deutschland könnte durch die braune Revolution in ein wirtschaftliches Chaos gestürzt werden. Die von ihm eingeführten MEFO-Wechsel ermöglichten eine Finanzierung der deutschen Rüstung auf Kredit. Hermann Görings Ernennung zum Beauftragten für die Durchführung des Vierjahresplans, der somit zu einer Art allmächtigem Wirtschaftsdiktator wurde, war gleichbedeutend mit der Entmachtung Schachts. Er blieb jedoch bis 1943 Reichsminister ohne Geschäftsbereich. 1938 äußerte sich Schacht kritisch über die Novemberpogrome und nahm Kontakt zum deutschen militärischen Widerstand auf. Er zählte auch zu den Mitwissern der Verschwörung des 20. Juli 1944 und wurde deshalb in ein KZ eingewiesen. Nach dem Krieg sprach man Schacht im Nürnberger Hauptprozess frei. Er wurde allerdings wenig später in Württemberg verhaftet, zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt und 1948 nach einem Berufungsverfahren auf freien Fuß gesetzt. In der Bundesrepublik war Hjalmar Schacht wieder als Bankier tätig und starb 1970. Auf Wiederhören bei Audible.